Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur 7. Folge des DMG 89 Talks. Mein Name ist René und mit dabei sind wieder der Alexander. Hallo. Und der Vrampi. Moin. Seid gegrüßt, ihr beiden, zur 7. Folge. Endlich sind wir wieder da. Nach langer Zeit. Unser Comeback des Jahres, ne? Das Comeback des Jahres, ja. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir wieder da sind, aber wie das manchmal so ist, die Technik spielt einem einen Streich und auch die Telekom, die dann neue Internetleitungen verlegen will. Und dann fällt so ein Podcast eben mal eine Zeit lang leider aus. Ihr beide wart ja im Grunde betroffen von diesen Internet-Umbauten bei euch auf den Straßen. Ihr habt trotzdem noch Internet gehabt, soweit ich das verstanden habe, aber eben nur sehr begrenzt, sodass wir keinen Podcast da aufnehmen konnten. Wie war die Zeit denn ohne Internet oder ohne den Podcast? Ich fange einfach mal an. Das Leitungsnetz, das wird halt auch immer mal wieder zwischendurch aktualisiert. Ich bin jetzt auch jetzt zwar kein Telekom-Kunde, aber auch von einem großen Internetanbieter. Und wie das halt dann dummerweise ist, dann verabredet man sich zu einer Podcast-Aufnahme und die fällt natürlich genau mitten in den Zeitraum der Netzaktualisierung. Und dann war es tatsächlich so gewesen, dass ich ohne Internet dagestanden habe, weil mein Verbindungskabel vom Router in die Telefonbuchse von diesen Netzaktualisierungen nicht mehr akzeptiert wurde. Ich muss dann also erst Kontakt aufnehmen mit 1&1 und die haben mir dann ein neues Kabel zugeschickt, aber bedauerlicherweise dann einfach zu spät zugeschickt und da konnten wir den Podcast-Termin nicht mehr einhalten. Das war halt, ist halt ein bisschen misslich gelaufen, aber gut. Dafür läuft es jetzt umso besser. Ich habe also an Bandbreite gewonnen im selben Tarif zu denselben Kosten. Insofern bin ich eigentlich zufrieden. Ja, nee, das ist doch wunderbar. Bei mir war es ja der blanke Horror. Ja, sechs Monate ohne ordentliches Internet ist hart. Verdammt hart. Mhm. Ich hatte nur über Handynetz so einen Surfstick. Da hast du ja nur 2 GB am Tag. Ja. Und wenn dann noch die schönen Windows-Updates kommen. Richtig, ja. Dann hast du die mal ganz schnell aufgebraucht. Ja, das stimmt. Nee, das stimmt. Das war dann auch leider der Grund, warum zumindest im ersten halben Jahr überhaupt kein Podcast kommen konnte. Und jetzt im zweiten Halbjahr sozusagen war eben vor, ich glaube jetzt ziemlich genau 2 Monaten war eigentlich der Aufnahmetermin. Und dann ist halt leider Alexanders Kabel nicht da gewesen. Und es ist auch immer schwierig, alle drei gleichzeitig dann zu einem Termin zusammenzufinden. Ja, und so kommt das, dass wir nun mal so eine lange Pause hatten. So, haben wir das erstmal alles erklärt. Ich hoffe, ihr habt euch die Zeit vertrieben und habt euch die alten Folgen nochmal angehört. Sind ja auch immer ganz spannend, nach einer Weile mal wieder zu hören. Dadurch, dass die ja so lange gehen, kriegt man ja auch manche Sachen gar nicht mal so mit beim ersten Mal hören. Ja, ne? Ja. Ich hab mir letztens auch unseren eigenen Podcast angehört und habe Sachen gehört, die ich selber gesagt habe, die ich nicht mehr wusste. Also das ist natürlich dann spricht's nicht gerade für mich, aber andererseits findet man dann doch immer noch ein paar Sachen, wo man sagt, ach ja, stimmt, das war ja da bei dem Spiel und richtig. Dann holt man das nochmal raus, schaut sich das vielleicht auch nur an, noch nicht mal spielen oder schaut sich irgendeine Sequenz an und denkt sich so, ach ja, das ist doch ganz nett gewesen. Eine lustige Aktion hatte ich auch auf diesen Bezug hin. Ich habe meinen MP3-Player angemacht beim Angeln. Mein Neffe war neben mir. Ja, und wenn ihr mich ja im Podcast angesprochen habt, ne, da habe ich dann in Wirklichkeit wieder angefangen zu reden. Weil ich so abgelenkt war. Ach so. Mein Neffe fragt mich, ob ich jetzt selbst Gespräche führe. Ach so. Ja, stimmt. Wenn dann irgend so ein, wie siehst du das, Rampi kommt, dann ist das wie der Pavlovsche Hund, ne? Dann reagiert man. Ja. Schon, das ist schon eintrainiert, genau. Sehr schön, sehr schön. Ja, lange Zeit vergangen. Das Jahr ist ja nicht fast, ja doch auch schon fast vorüber. Zumindest gefühlt. Wir nehmen jetzt hier Ende Oktober auf. Und wie verlief denn das Jahr für uns, für unseren Podcast? Was haben wir denn so gemacht, Alexander, dieses Jahr, um unseren Podcast auch ein bisschen in die Welt zu streuen, auch wenn keine neue Folge kam? Ja, da gibt es eine ganz tolle Möglichkeit, nämlich das Besuchen von Retro-Börsen als Beispiel. Mhm. Da sind wir also regelmäßig dann auch mit dem eigenen Stand vor Ort in wechselnden Konstellationen. Mhm. Also die Börsen, die eher im nördlichen Teil Deutschlands stattfinden, da ist der Frampi oftmals dabei und bei allen anderen Börsen, ich bin jetzt mal fixiert auf die Mannheimer Retro-Börse, bin ich gerne am Stand und ja, ist eine schöne Sache. Jetzt im Dezember findet zum Beispiel auch in Düsseldorf dieser Games People Play Retro Bazaar statt. Auch dort werden wir wieder einen Stand haben, eine Präsenz. Davor findet statt die erste Retro Handheld Convention in Köln. Die ist übrigens noch in diesem Monat, also im Oktober. Da werden wir einen Stand haben und den Podcast präsentieren. Ja, eine ganz tolle Sache. Also auch wenn mal jetzt nach so langer Zeit keine Folge released wurde, sind wir nicht aus der Welt und der Podcast ist auch nicht, sage ich mal, zu Ende, sondern wir sind sehr lebendig unterwegs. Ja, so ist es, genau. Aber eins genau. Muss ich sagen, im norddeutschen Raum, die Börsen, da bin ich nicht. Oh, okay. Das ist Dortmund ist Süddeutschland. Dortmund oder Mitteldeutschland. Okay. Ja, also, es kommt immer darauf an, aus welcher Sicht man das betrachtet. Jetzt ein Hamburger, der sagt, Dortmund ist Süddeutschland, ja klar. Jetzt, ich bin ja auch kein Hamburger. Jetzt, Hamburg ist für mich Norddeutschland. Okay. Jetzt jemand, der aus Mannheim kommt, der würde sagen, Dortmund ist in Norddeutschland. Also, ich kann es ja mal ein bisschen konkreter machen. Also, im Januar, da waren wir in Köln, auf der ersten Retro-Börse in Köln. Da war ich alleine am Stand tatsächlich. Dann waren wir in Oberhausen, das auf der Börse, da waren Vrampi und ich dabei. Dann waren wir in. Nee, stimmt gar nicht. Wir waren erst in Mannheim. Stimmt. Mannheim war im April gewesen. Waren wir in Mannheim. Genau. Ja. Genau, wir waren erst in Mannheim im April. Da waren Alexander und ich am Stand. Dann waren wir in Oberhausen, Vrampi und ich. Dann waren wir in Bochum. Im September war es, auch Vampi und ich. Dann waren wir gestern auch wieder in Mannheim. Mhm. Da waren wieder Alexander und ich am Stand. Und wie gesagt, nächste Woche dann noch im Oktober auf der Retro-Held Convention und später im Jahr dann nochmal in Düsseldorf, in Benrath auf dem Retro-Bazaar. Ja. Also ein ganz straffes Programm. Also mir kommt das alles noch sehr lebendig vor. Ja, auch wenn sich das über das Jahr verstreut hat, aber da war einiges los. Einige von unseren Zuhörern kamen auch am Stand vorbei, haben mit uns gequatscht. Also das war ganz schön. Auch ein paar Anekdoten erzählt oder warum sie dies oder jenes Spiel sich gekauft haben oder eben nicht. Je nachdem, was es für ein Spiel war. Oder gestern zum Beispiel hatten wir jemanden am Stand, der hatte im April dann eben auf der Börse in Mannheim von unserem Podcast gehört, hat dann seitdem ein paar Folgen gehört und kam dann gestern tatsächlich wieder an den Stand und hat gesagt, okay, ich habe mir Hey Young Alien geholt und Hudson Hawk tatsächlich aufgrund von Folge 3, wo wir die vorgestellt hatten, die beiden Spiele. Und er sagt, Hey Young Alien kommt da irgendwie nicht mehr zurecht. Okay. Und Hudson Hawk war nicht so seins, aber gut, das sind da Geschmäcker, aber fand den Podcast trotzdem ganz toll und ja, cool. Wird den auch weiterhin hören. Also das ist natürlich immer, wenn wir ein Spiel mega super finden, ne, das gilt dann natürlich auch nicht immer für jeden, aber das haben wir auch untereinander, ne? Also Das ist, ich hatte jetzt, manchmal kennt man ja auch ein Spiel noch gar nicht, ne? Oder nicht so richtig. Und ne, hätte mir hat's noch gesagt, hätte ich gesagt, ja, ich weiß, irgendwie Plattformer, ne? Mhm. Aber dass es dann eigentlich so gut ist, hätte ich dann auch nicht gedacht, ne? Also, das ist schon immer ganz nett, mit den Leuten so ein bisschen zu quatschen und ja. Oder erinnerst du dich noch an Oberhausen, wo das kleine Mädchen da mit den ganz großen Augen Kirby gespielt hat? Ja, stimmt. Wo der Vater dann ankam und sagte, ja, das Älteste, was sie bisher gesehen hat, war eine PS1. Okay, ja. So, und dann kam der Kulturschock mit der Auflösung halt von Gameboy. Ja, aber sie fand Kirby niedlich. Ja. Ja. Das stimmt, das war echt schön. Ja. Das sind natürlich so kleine Momente, da hat sich schon der ganze Besuch gelohnt. Ja. Ne? Das hatten wir auch auf anderen Börsen auch. Zum Beispiel gestern war es auch ganz nett, da haben wir an unserem Stand, ich nenne es mal so eine kleine Vorrichtung aufgebaut mit Super Gameboy, Gameboy Kamera und Gameboy Drucker, und dann konnte jeder, der wollte, sich ein Foto ausdrucken über die Gameboy Kamera. Oder beziehungsweise über den Drucker. Und da haben wir natürlich auch ganz, ganz viele jüngere Leute gehabt. Wobei, es kamen auch sehr viele Ältere und haben dann ein Foto gemacht. Und das war dann natürlich auch süß, weil die kleineren Kinder dann einfach was mitnehmen konnten, ne? Wo sie selbst drauf sind und was aber trotzdem so ein Videospielbezug hat oder einen Gameboy-Bezug sogar in unserem Fall, ne? Also das kam echt super an. Das werden wir jetzt auch auf den nächsten Börsen oder auf den nächsten Veranstaltungen, wo wir dann zugegen sein werden, hoffentlich, soweit es der Platz denn erlaubt, vor unserem Stand auch weiterhin machen, dass jeder kommen kann und sich ein Foto mitnehmen kann. Das ist einfach eine super Aktion gewesen. Ich hatte auch den Eindruck gestern, da waren viele Leute sehr überrascht gewesen. Also, dass es dieses Stück Hardware, diese Gameboy-Kamera in Verbindung mit dem Gameboy-Printer überhaupt für einen Gameboy gab, ja. Oder wie es zum Beispiel harmoniert mit der Super Nintendo Konsole. Also da hat man teilweise doch schon sehr überraschende Blicke geerntet. Die sind dann stehen geblieben. Die Neugierde war groß. Und haben natürlich auch gesehen, oh, da bewegt sich was auf unseren Monitoren. Und beim näheren Hinsehen, das ist man ja selbst. Da muss irgendwo eine Kamera installiert sein. Und dann war die Neugierde wirklich ungebrochen. Ja, dann... ja. Das war ganz witzig. Viele waren ein bisschen vorsichtig gewesen, ja, wenn es um eine Kamera geht. Aber die muss man einfach mit ins Boot nehmen, animieren. Ja, wir haben hier eine Gameboy-Kamera aufgebaut. Ich habe nochmal recherchiert, 0,014 Megapixel, also ganz geringe Auflösung. Ja. Und und dann dieser Ausdruck in sprichwörtlich in Briefmarkengröße. Kann man ja sagen. Ja, wobei für alle, die zu Hause sagen, oh, da sieht man doch nichts mehr. Ja, man kann sich ja mittlerweile nicht neues Druckerpapier holen, was für die Gameboy-Kamera ist, das würde ich nicht tun, weil die sind meistens trotzdem von damals. Ja, die sind alle Papiere, das Papier. Die sind zu 90% sind die hinüber. Man kann mal Glück haben und eine Rolle erwischen, die okay ist, aber in der Regel sieht man sehr viele weiße Flecken einfach da drauf. Also wenn ihr einfach sehr viele weiße Flecken habt auf dem Bild, auf dem Ausdruck, dann wisst ihr, das Papier ist hinüber. Und man kann sich aber halt im, ich nenne es mal Druckerfachhandel, ne? Oder Papierfachhandel, kann man halt für Thermodrucker sich neues Papier holen. Und wenn man dann welches findet, was genau 3,8 Zentimeter in der Breite hat, dann passt es auch genau in den Gameboy Drucker rein. Mhm. Und dann kann man auch wieder... Ich nenne es wirklich mal vernünftige Ausdrucke machen, weil dann sieht man auch wirklich was. Dann hat man nämlich ein gleichmäßiges Bild und dann machen diese Ausdrucke auch eigentlich viel Spaß. Und noch ein kleiner Tipp von mir, wenn man ein Bild macht, möglichst einen gleichmäßig ausgeleuchteten Raum haben irgendwie, dass das Licht möglichst von oben kommt, nicht irgendwie von hinter einem, weil das blendet dann gegen die Kamera. Und man sollte einfach nicht zu weit von der Linse entfernt stehen. Also wenn man ein Bild, ich nenne es mal ein Selfie machen will, ne, dann sollte man wirklich so nah an die Kamera rangehen, dass der möglichst fast der ganze Kopf in dem Bild zu sehen ist, also von oben bis unten das Bild ausfüllt. Mhm. Weil dann kriegt man auch einfach ein sehr, sehr detailreiches Bild hin. Und vielleicht je nach Lichtsituation ab und zu mal ein bisschen den Kontrast auf jeden Fall erhöhen. Also meistens niedriger machen bringt meistens nicht viel. Aber einfach so um ein, zwei, ich nenne es mal Tastendrücke erhöhen und gegebenenfalls die Helligkeit oder Dunkelheit noch ein bisschen angleichen. Und dann kommt da auch ein vernünftiges Bild raus. Ja. Und bevor man das Bild macht, immer kurz wirklich selber wie in so einem Starrmodus fahren, sodass sich die Pixel, sodass sich die Kamera wirklich auf das Bild einstellen kann. Weil das halt, wenn man sich bewegt, dann rauscht das alles auf der Kamera und dann kommt meistens kein gutes Bild zustande. Also immer so kurz den eigenen Freeze-Modus machen und dann das Bild machen und dann kommt da auch was Vernünftiges bei raus. Ja. Das haben wir gestern wirklich. Dadurch, dass wir es gestern wirklich sehr häufig machen konnten, hat man da echt ein gutes Feeling dann dafür gehabt, okay, muss ich hier noch ein bisschen Helligkeit oder ne, oder passt das von der Größe? So nach einer Zeit war das dann echt gut. Wobei wir auch sagen mussten, die Lichtverhältnisse da bei uns am Stand waren wirklich ideal für die Kamera. Für die Kamera ideal. Also, richtig, ja, das war echt super. Wir hatten von hinter der Kamera hatten wir Tageslicht, von oben hatten wir auch sehr gutes Licht, weil es eben kein Neonlicht war und ja, das passte einfach. Ne? Aber dazu zu Gameboy Kamera und so mehr im nächsten Jahr im Gameboy Kamera Special. Das kündige ich jetzt einfach mal an. Oh ja, warum nicht? Das ist ein spannendes Thema. Ja. Genau, da kommt dann auch die erste Hardware-Folge oder eine der Hardware-Folgen, die wir mal vorhaben. Man muss ja bedenken, mit der Gameboy-Kamera kann man ja nicht ausnahmslos Fotos machen. Da ist ja noch viel mehr möglich. Hm? Ja, da ist noch viel mehr möglich. Da wollen wir jetzt aber auch nicht drauf eingehen. Da werden wir dann auch den einen oder anderen Gast haben, der uns da auch noch was zu sagen hat. Das schon mal für das Jahr 2017. Das wird ganz spannend, das Jahr. Vor allem mit mehr Podcast, hoffe ich. Oh. So. Es liegt nicht immer an uns. Ja, das stimmt. So, dann haben wir eigentlich so das Jahr fast schon ein bisschen Revue passieren lassen, was wir gemacht haben. Aber was habt ihr denn dieses Jahr so im Gameboy gespielt? Was waren denn so die Spiele, die ihr vielleicht ein bisschen länger drin hattet oder die ihr mal angespielt habt, jetzt außer natürlich die wir heute spielen. Hat euch da irgendwas überrascht oder in den Bann gezogen vielleicht sogar? Wie sieht's da aus bei dir, Rampi? Ja, eigentlich habe ich nur so Zen, Mario Land 1, so viele habe ich eigentlich gar nicht Gameboy gespielt in letzter Zeit. Mhm. Und Zen, was ist das nochmal für ein Spiel? Für die es nicht wissen? So eine Art Mega Man, würde ich sagen, ne? So ein Plattformer halt. Ah ja. Mit Slide-Technik, wie Mega Man ja auch hat. Und ist halt ähnlich spielbar wie Mega Man. Okay. Hat aber nichts mit Mega Man zu tun. Nee. Okay. Alexander, wie sah es bei dir aus im Gameboy? Ich spiele ja regelmäßig Gameboy-Spiele, immer im Vorgriff auf meine Blogbeiträge. Und da ist es so, dass ich einmal im Monat ein unterschiedliches Gameboy-Spiel mindestens im Gameboy habe. Was ich besonders erwähnen kann, das sind die Titel Navy Seals, auch wieder eine Filmumsetzung, aber super schwer und super brutal, muss ich sagen. Ja? Also da, da wird richtig Blei vergossen. Ja? Ist denn Navy Seals? Wie bitte? Von welchem Film denn? Der Film heißt Navy Seals. Achso, kenne ich nicht. Achso, ja gut, ja. Gut, man kann auch nicht jeden Film kennen, aber das Spiel zum Film, das ist schon Da geht also schon die Post ab. In welchem Genre bewegt sich das Spiel? Ja, also ganz deutlich ein Jump'n'Shoot. Okay, ja. Okay. Sehr schön. Ja, werde ich vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, das ist nicht ganz so einfach, aber bietet auf jeden Fall eine Menge Herausforderungen. Was ich noch gespielt habe, das ist ein ziemlich gemeines Spiel. Das ist Spy vs. Spy, also Spion gegen Spion, auf dem klassischen Gameboy. Mhm. Also, ich kenne das ja vom C64 her. Vom C64, ja. Klar, es gibt ja mehrere Umsetzungen, wobei die Umsetzung auf dem Gameboy Classic schon eine ganz andere ist als die man auf dem C64 kennt. Ja. Aber ziemlich gemein, weil man da halt eben auch Fallen stellen kann, ziemlich fiese sogar und halt alles. Alles basiert halt auf diesem Comic. Ja, es geht. Es ist halt. Der gegnerische Spion, der muss halt irgendwo eliminiert werden und da ist dir halt auch jedes Mittel recht, egal ob du jetzt irgendwie Batterien in Gewitterwolken wirfst, ja, und die dann schlussendlich einen Blitz dann nach unten werfen und du gebraten wirst sozusagen oder ob du mit einem Hammer gegen einen schneebedeckten Tannenbaum schlägst, dadurch dich der Schnee oben in Geäst löst, ja, und sobald ein Spion unter dem Baum hindurchläuft, ja, kriegt er halt die volle Ladung ab, ja. Also das ist schon sehr gemein, muss ich sagen, ja. Und in dem Spiel gibt's halt auch Friendly Fire, also du kannst natürlich auch von deinen eigengestellten Fallen dann auch betroffen sein. Ja, man muss aber kurz dabei sagen, für die es nicht wissen, Spy vs. Spy ist ein Untercomic im Mad Magazine, ne? Mhm. Und das ist, wie soll man das sagen? Der Comic basiert halt darauf, dass auch mal Friendly Fire ist und mal alle, dass sie sich gegenseitig bekämpfen halt. Ja, richtig, ja. Mhm. Mhm. Ja. Ist auch nicht schlimm, weil es gibt dem Spiel einfach nochmal so eine gewisse Brisanz, ja. Ja. Ja. Ja, das klingt auch schon mal ganz interessant. Ja, ich hab ein paar Spiele auch gespielt und was mich da jetzt tatsächlich so jetzt seit ein paar Wochen so in den Bann gezogen hat, war ein Japan-exklusives Spiel und das war Money Idol Exchanger. Das ist ein Puzzler. Ja, also in dem Spiel sind halt verschiedene Münzen. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie Palamedes, wer das kennt, wo halt verschiedene Würfel Augen erscheinen. Und die kommen auf einen zu und man muss halt schnellstmöglich versuchen, bestimmte Kombinationen von den Würfelaugen zu erreichen, damit die Reihen verschwinden, ne? Sodass man unten als Spielfigur nicht erdrückt wird. So. Damit kann man es am besten vergleichen. Und in dem Falle sind es halt statt Würfelaugen sind es halt Münzen, die verschiedene Werte haben, von 15, 50, 100 und zwischendurch können auch mal 500er Werte vorkommen. Und da muss man eben versuchen, die ja einfach entweder ein Zweierpaar zu bilden bei den Fünferwerten, ein Zweierpaar bei den 50er und bei den 100er muss man immer 5 mindestens irgendwie, dass die zusammenhängend dass sie eine zusammenhängende Reihe ergeben. Die muss nicht quer über dem Bild, also die muss nicht nebeneinander sein, die Reihe. Die kann auch so ein bisschen wie soll man das sagen, so ein versetzt sein, ein diagonal zum Beispiel, dann gilt das immer noch als zusammenhängend. Und man muss halt versuchen, diese Münzen wegzubekommen, bevor sie den Spieler unten erreichen. Mhm. Man muss es einfach gesehen haben. Ist sehr schwer zu erklären. wenn man es sieht, wird man es verstehen. Also Money Idol Exchanger ist das Spiel. Und das macht einfach super Spaß. Man kann es wirklich zwischendurch spielen, ne? Also einfach mal wie so eine Runde Tetris, nenne ich es mal, ne? Und das hat so verschiedene Stages und verschiedene Modi auch. Die habe ich noch nicht alle ganz durch, beziehungsweise noch nicht alle den Sinn dahinter verstanden, weil es eben nur Japan-exclusive ist. Aber das würde ich auch noch rauskriegen. Und das macht halt irre Spaß. Vor allem ab Level 2 oder Stage 2, 3 wird das schon richtig schwer, sage ich mal. Also da muss man wirklich schon ein bisschen trainieren, damit man da in die nächsten Stages kommt, weil da muss man echt das eine Reihe nach der anderen schießen, sonst wird das nichts. Das ist also sehr, und da ist es wieder das böse Wort, herausfordernd, das Spiel. Aber diesmal extrem herausfordernd, sage ich mal. Also ich hab das auch noch nicht geschafft, durchzuspielen. Das ist mir noch verwehrt geblieben. Aber es macht einfach unfassbar viel Spaß. Vielleicht nehmen wir das mal im Podcast nächstes Jahr mit rein. Hat es eigentlich einen Zweispieler-Modus? Ja, genau. Es hat einen Zweispieler-Modus. Den habe ich aber allerdings noch nicht ausprobiert. Aber ich denke mal, dass das dass das ähnlich sein wird, vielleicht wie Tetris. Ne? Wenn man zwei Münzen oder wenn man eine Kombination geschafft hat, dass die vielleicht dem anderen rübergeschickt wird. Ne? Mhm. Aber das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Das kann ich jetzt gerade noch gar nicht so sagen. Okay. Mhm. Aber es macht unfassbar viel Spaß. Mhm. Ja, so, genug gequatscht, würde ich sagen. Dann kommen wir mal auf die heutigen vorbereiteten Spiele. Da haben wir uns mal aus einer ganz anderen Ecke bedient, würde ich sagen. Also so die, ja gut, das, die eine Richtung hatten wir schon mal, geht so ein bisschen in Richtung ja, Sport, ne? Und oder beide gehen in Richtung Sport, aber ein bisschen anders als man denkt, ne? Und zwar, da hätten wir zum einen Side Pocket. Was ist das für ein Spiel, Alexander? Das ist ein Billardspiel. Das ist ein Billardspiel, richtig, genau. Ja. Und zum anderen haben wir da Magnetic Soccer. Was ist das für ein Spiel, Frampi? Tischfußball, genau, ja. Ja, mhm. Genau so ist es. Genau so ist es. Die beiden Spiele haben wir diesmal für euch vorbereitet. So, ich bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt weggeschaltet haben. Stopp. Nachdem sie das gehört haben. Aber genau, stopp. Nicht wegschalten. Da hast du vollkommen recht. Stopp an die Leute, die jetzt wegschalten wollen. Das sind zwar zwei Spiele, die man vielleicht wirklich nicht alltäglich oder auch nicht allwöchentlich, vielleicht auch nicht allmonatlich im Gameboy hat. Aber geschweige denn alljährlich, ja, komm, reißen wir den Witz auch noch. Aber es gibt so ein paar Sachen, die man da doch drüber wissen sollte. Und es sind beides Spiele, glaube ich, die gut sind für eine Runde zwischendurch. Ja. Das kann man, glaube ich, schon mal so vorweg sagen. Das passt auf jeden Fall, ohne da jetzt vorwegzunehmen. Das Magnetic Soccer etwas mehr als das Side Pocket, aber grundsätzlich kann man die auch mal zwischendurch den Gameboy einlegen und ein paar Partien dann auch absolvieren. Genau, genau. Also genau. Magnetic Soccer und Side Pocket, ich weiß nicht, zählt man die jetzt wirklich im Videospielbereich unter das Sportgenre oder gibt es da vielleicht irgendwie ein anderes Genre, unter die man die subsumieren könnte? Ich war mir da gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Als Sportler, okay. Genau. Also vielleicht sollten wir für die jüngeren Zuschauer noch sagen, die sich die ganze Zeit fragen, was ist denn Tischfußball? Wir meinen ein Kicker. Ein Kicker, genau. Richtig. Ja. Genau, Kicker. Ganz früher hätte ich wahrscheinlich auch nicht gewusst, was Tischfußball sein soll, ne? Also, ich kannte es auch immer nur unter Kicker, ne? Ich habe mich zwar immer gefragt, warum das Kicker heißt. Also, ja, man könnte es auch kombinieren und Tischkicker sagen. Insofern. Wir wissen, was gemeint ist. Ja, ich merke schon, unser Podcast ist zurück. Ja. Ich hatte einen. Du hattest einen? Mein Cousin hatte eine offizielle Größe, auch ein Kicker. Mhm. Also dann so eine Turniergröße. Okay. Ja. Also meiner war halt, ja, was weiß ich da, so 10 cm kleiner in der Breite. Das hat man wirklich schon gemerkt. Und bei meinem Cousin, das war richtig ein besserer, massiver. Ja. Von der Größe her hat man halt auch gedacht, dass das halt was überall rumstand. So ein Kicker. Bei meinen hat man es halt gesehen, dass das ein bisschen billiger war. Ja, vielleicht auch dann eher, also oder für Kinder besser zu erreichen dann auch, oder? Ich weiß gar nicht, wie alt wir da waren. Hm. So klein waren wir da nicht mehr. Ach so, okay. Stimmt, ich habe auch mal einen gehabt, aber nur, oder was heißt nur, aber das war so einer, der, ja, die Beine waren aus Holz, aber der Rest war aus Plastik. Mhm. Das war mehr so, wirklich für Kinder, okay, sage ich mal, so, ne? So im Jahr, Alter 10 bis 12. Mhm. Ja, aber war auch ganz nett. Und in einigen Sommerferien haben wir tatsächlich in dem einen oder anderen Land oftmals Kicker gespielt, mhm, in irgendeiner Spielhalle, mhm, oder damals gab es ja noch Spiel, so mehr Spielhallen oder halt ja auch in irgendwelchen Fußballclubheimen, mhm, oder sowas, ne? Da haben wir dann auch öfter mal Kicker gespielt. Ja, Kicker stehen ja heutzutage auch noch öfters mal irgendwo. Ja, das stimmt. Die stehen auch öfter mal irgendwo noch rum. Oder was heißt noch? Das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Mittlerweile haben die ja so weit entwickelt, dass man sogar als alleine das spielen kann, ne? Gegen Computer. Echt? Ja, okay. Ja. Okay. Das wusste ich jetzt auch nicht. Nur, man kann den Computer so schwer einstellen, dass man keine Chance hat, mehr zu gewinnen. Aber okay, ganz ehrlich, macht es Spaß, irgendwie Tischfußball zu spielen gegen Computer? Also ich denk mal, das ist doch auch irgendwie so ein kommunikatives Medium irgendwo. Das macht doch erst dann richtig Spaß, wenn man auch so die Emotionen miterlebt des Gegenübers, ja? Die an den Meisterschaften teilnehmen, mhm, für die ist das gedacht. Ja, und da kannst du natürlich super, okay, trainieren, ja, ne? Das mit dem ist Gesichtspunkt. Klar. Das ist wie, ja, das kannst du dir im Grunde, ja, nicht so wie ähnlich, aber... Schachcomputer. Ja, oder, mhm, genau, oder wie... noch schlimmer. Eine Ballmaschine beim Tennis, mhm, zum Beispiel, ne? Also da kannst du ja, da kannst du zwar noch einstellen, wie hart die Bälle kommen sollen, aber das, ne, das sind einfach so, das sind halt Sachen, wo du eigentlich zwei Leute für brauchst, aber vielleicht allein trainieren musst, okay, oder so, ne? Und dann macht das natürlich schon Sinn. Ja, und dieser Einspielerkicker ist halt für die Glücksspielhallen so gedacht, weil da, du sollst ja da Geld reinschmeißen und kannst alleine spielen. Okay. Ja. Ja, ja, dann gehen wir doch mal ein bisschen aufs Spiel ein. Das Spiel kam 1992 heraus, ist von Nintendo selbst. Also schon mal sollte ja schon für Qualität stehen. oder auch für Überraschungen. Das kommt ja immer noch auf das Spiel an. Also 1992 immer noch ein recht frühes Spiel, ja, doch eigentlich schon. Und es kam tatsächlich nur in Europa raus. Also weder in Japan noch in USA. Ich vermute, dass in beiden Ländern so die Tischfußballgeschichten nicht so nicht so populär sind wie in Europa vielleicht, aber da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus. Ja, vielleicht hat das ja auch den Bezug wegen Fußball. Ja, gut, klar. In Europa ist Fußball mehr angesagt, sagen wir mal, wie in Amerika oder in Japan. Genau. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, aus der Sicht macht es natürlich Sinn, genau. Also Japan hat zwar fußballerisch auch einen großen Sprung gemacht, aber ob das 92 schon der Fall gewesen ist, weiß ich auch nicht, ja. Nee. Ich glaube, auch in Japan ist es, ist auch Baseball, glaube ich, auch einer der weit verbreitetsten Sportarten, ne? Mhm. Soweit ich mich da an unseren ersten Podcast erinnere, wo wir Baseball durchgenommen haben, wer das da nochmal nachhören möchte. Also, was ich so gehört habe, gibt es ja auch in den japanischen Schulen halt eine Baseballgruppe. Ja. So, dadurch ist die Popularität da bei Baseball höher wie bei uns hier. Mhm. Wo, ich wüsste gar nicht, wo bei mir hier in der Gegend überhaupt Baseball gespielt werden könnte. Nee. Nee, in Deutschland Baseball. Doch, gibt's also, schon. Du musst halt recherchieren. Ja, natürlich. Ja, natürlich gibt es Baseballvereine, um Gottes Willen, ne? Aber das ist, ich sag mal so, in der Öffentlichkeit findet es eigentlich nicht statt. Nein. Ne? Also, nicht mal in nicht mal, sage ich mal, so im zweiten Block der Sportschau oder so, ne, wo man sagt, okay, wir bringen mal was vom Segeln oder vom Basketball oder so, ne, aber vom Baseball hast du da also doch eher selten bis gar nicht richtig gehört, also an der Stelle kann man wirklich auf unseren ersten Podcast verweisen, da sind wir nämlich relativ detailliert drauf eingegangen. Es ist halt das Problem, Baseball ist keine Breitensportart, das macht sich wieder bemerkbar an den fehlenden Sponsoren. Ich meine, die haben zwar auch ihre Sponsoren, aber jetzt nicht so finanzkräftige, als dass sie, sag ich mal, groß Werbung schalten könnten und so weiter und so fort. Oder beziehungsweise dann auch, halt auch ein gutes Team zusammenstellen könnten, dem man schöne Honorare zahlen könnte, aber das, ja. Es hängt halt am Geld im Prinzip in Deutschland. Ja, das ist... Wie das so vieles, ist, ja. Das ist es. Manchmal gibt es auch so Trendsport an, aber da ist Baseball einfach auch nicht dabei, jetzt so in Deutschland zumindest. Ja. Ja, deswegen, weil die Amerikaner spielen ja halt American Football als Soccer. Ja, klar. Klar, ne? Ja, gut, dann mal zu Magnetic Soccer. Wir schmeißen das Modul in den Gameboy und was sehen wir da? Wir haben eine Übersicht, einmal das Spiel, dann einfach nur drei Menüpunkte untereinander. Da haben wir einmal zum Spiel selbst, dann haben wir einmal einen Trainingsbereich tatsächlich und wir haben einen Menüpunkt, der nennt sich Watch. Und da sieht man schon wieder, dass das kann sich nur ein Japaner ausgedacht haben, das Spiel. Nein. Der nennt sich Watch, da kommen wir dann gleich noch zu. Dann sehen wir rechts noch eine Magnetic Soccer Figur. Und da sieht man auch, dass das dass es hier nicht um einen typischen Kicker geht, sag ich mal. Wenn wir das Spielgerät sozusagen, auf dem wir dann gleich spielen, in dem Spiel eingehen, dann ist das eher so aufgebaut, dass man, ja, wie soll man das nennen? Also es ist eigentlich kein Kickerspiel. Nein. Sondern es gab früher... Oder gibt es bestimmt auch heute noch, aber gab es, glaube ich, auch eher in den USA Tisch-Hockey-Spiele. Meistens war es lustigerweise Hockey und weniger Fußball. Also Fußball wäre mir jetzt nicht so bekannt. Und da konnte man auch durch Magnet oder durch Verstrebungen unter der Eisfläche die Figuren bewegen. Durch einen Schlitz im Boden. Ich weiß nicht, ob die Namen hatten oder so, oder vielleicht hießen die sogar Magnetic Eishockey oder so, man weiß es nicht. Das ist tatsächlich so, dass die Figuren durch einen Schlitz im Boden bewegt werden und weniger, sag ich mal, wie so ein typischer Kicker. So sieht's zumindest für mich aus. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also vom Aussehen her sieht das eher so aus und nicht, weil auch die... Das mag zwar auch vielleicht grafisch sein, weil wir gucken auf das Spielfeld später von oben drauf natürlich. Mhm. Und dass man die Streben nicht ganz durchgängig machen wollte. Aber ja, also man sieht die Streben ja schon deutlich. Es sieht auch so aus, als wenn die an diesen Streben in irgendeiner Form befestigt sind. Genau. Weil die ändern ihre Position ja im Prinzip... An der Strebe selbst ja nie. Die sind ja fixiert, wie bei einem normalen Kicker ja auch. Die können sich höchstens horizontal bewegen, beziehungsweise, wenn wir von oben drauf gucken, in die Vertikale, wenn du eben simulierst, dass du an dieser Strebe drehst, ja, dann kannst du die Figur halt eben nach vorne bewegen, um einen Schuss auszulösen oder einfach den Weg frei zu machen für den Ball. Aber ja, lass es mich ein bisschen ausführen. Wenn man kurz ein bisschen wartet, oder wenn man einen Menüpunkt anwählt, dann, dann bewegt sich die Figur rechts, diese Soccer-Figur, ne? Und dann sieht man, dass die eben an so einem Aufbau hängt. Ja. Und dieser Aufbau geht tatsächlich in den Boden rein. Mhm. Weißt du, wovon ich rede? Ich versuche mir es zumindest vorzustellen. Pass auf, ich habe da, das können die Zuschauer jetzt nicht sehen, aber ich will es jetzt auch noch nicht schneiden. Vielleicht schneiden wir es, vielleicht auch nicht. Ich sende euch jetzt mal ganz kurz ein Bild zu, wo man das sieht, was ich meine. Okay. Das werden wir jetzt einfach mal machen, weil dann wissen wir dann wissen wir alle, wovon wir reden. Und später dann macht das hier vielleicht auch mehr Sinn. Vielleicht kann das auch einer besser dann von euch erklären als ich. Das mag natürlich sein. Ich probiere das gerade mal. Jawohl, das funktioniert scheinbar. So, jetzt haben wir dieses kleine missverständliche Beschreiben hier ausgeräumt, haben das nochmal gegengecheckt wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Es handelt sich tatsächlich nicht um einen klassischen Kicker hier in dem Spiel, sondern wie ich es eben gerade versucht habe zu beschreiben, ist es tatsächlich so, dass die Figuren von unten durch einen Schlitz im Boden bewegt werden und die Bewegungsfreiheit ist hier auch etwas eingeschränkt, Alexander. Wie sieht's da aus? Richtig, die ist eingeschränkt, denn die Figur kann lediglich bis zu 90 Grad nach vorne bewegt werden. Das schließt natürlich bestimmte Gemeinheiten aus, zum Beispiel, dass du wie bei einem Standardkicker eben eine Figur überdrehst. Genau. Es schließt aber auch aus, dass du die Figur nach hinten bewegst. Also die 90 Grad sind wohl nur nach vorne möglich. Aber nicht nach hinten. Genau. Mhm. Genau. Das ist nämlich hier die Besonderheit auch. Deswegen vielleicht nicht, aber zum Beispiel auf der Packung und auf der Beschreibung wird immer von Tischfußball gesprochen. Was es tatsächlich ist, wenn man so ein altes Spiel, wovon ich rede, was es vielleicht heute noch gibt, ich weiß es nicht. Da gibt es halt auch so Figürchen, die sich durch den Boden bewegen, ne? Wenn man da von Tischfußball reden würde, wäre es ja richtig, weil es einfach ein Fußballspiel auf dem Tisch dann wäre. Ja. Ne? Aber es wäre kein üblicher Kicker in dem Sinne, ne? Wie man ihn eben aus irgendwelchen Spielhallen oder so kennt, ne? Oder aus seinem Fußballverein. Also da hat man jetzt nicht irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Drehanfasser? Wie nennen die es denn? Ja, also da gibt es mit Sicherheit auch einen Fachbegriff. Ja. Ja. Ich werde das mal recherchieren und noch reinschneiden. Sie werden jetzt einen Schnitt hören, meine Zuschauer. Meine Zuhörer. Und ich werde das noch recherchieren nach dieser Folge. Nein, also es geht ja darum, dass es hier tatsächlich sich nicht um einen typischen Kicker handelt. So, das war mir wichtig, weil auch tatsächlich dann das Spiel an sich auch so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern auch sehr anders abläuft. Ne? Also man kann die Figuren nur in dem Radius, wie der Schlitz auf dem Boden ist, auf dem Spielfeld bewegen. Der geht nämlich auch nicht komplett bis zur Seite. Das heißt, der Ball kann immer an der Seite an den Spielern vorbei, wenn er einen bestimmten Winkel trifft, ne? Das sollte man wissen. Man kann eben nicht überdrehen, was, glaube ich, beim richtigen Kicker nicht erlaubt ist, wenn man professionell spielt, glaube ich. Da darf man, glaube ich, nicht durchdrehen, sage ich mal. Aber gut, das ist ja alles nicht möglich, ne? Und das Magnetic, da ist eben die Frage jetzt, bezieht sich das auf diese Spielmechanik eben, dass man mit per Magneten die Spielfiguren durch den Boden hin bewegt? Könnte sein. Könnte sein. Es, aber Worauf es sich auf jeden Fall bezieht, ist es auf die Weise, wie man in Ballbesitz bekommt. Nämlich, dass man mit einer bestimmten Tastenkombination, ich glaube, das ist A. Mhm. A und B und runter, ne? Also den Steuerkreuz runter. Wenn der Ball in einem bestimmten Radius um eine der Spielfiguren herum ist, und man diese Tastenkombination sehr perfekt getimt, ja, muss man sagen, drückt, dann kann man den Ball anhalten, ne? Also wirklich stoppen. Das wäre ja im Prinzip der Magneteffekt dann, sozusagen. Ne? Mhm. Genau, genau. Deswegen wäre das hier auf jeden Fall, zumindest vom Wort her, auf jeden Fall passend, ne? Mhm. Dass das hier Magnetic Soccer, ja, ist. Ja, jetzt, genau, dadurch, dass wir jetzt aber auch diesen Spielaufbau so ein bisschen beschrieben haben, weiß man auch schon so, in welche Richtung jetzt das Bild geht, wenn wir denn jetzt mal auf Game drücken würden. Und das vielleicht tun wir. Noch mal kurz eine grundsätzliche Sache. Dass Magnetic Soccer auch vom Standard-Kicker unterscheidet, ist, dass ein Kicker, so wie wir ihn kennen, aus 11 Spielern besteht und dieses Magnetic Soccer nur aus 8. Es sind nur 8 Leute, nur 8 Spieler auf dem Spielfeld, 2 Stürmer, 3 Mittelfeldspieler, 2 Verteidiger und ein Torwart. Das ist also auch schon mal ein grundsätzlicher Unterschied zu einem Standard-Kicker. Ja, genau. Da noch ein weiterer Grund, warum es sich hier nicht um einen Kicker handelt. So, genau, ja, da hast du vollkommen recht. Zur Spielweise kommen wir dann gleich nochmal. Genau, also wenn wir jetzt in den Menüpunkten, wo wir immer noch stehen, einen der drei auswählen und dann machen wir mal den ersten, nämlich Game, dann kommen wir in ein weiteres Menü, wo wir jetzt auswählen können. Möchten wir gegeneinander spielen oder alleine, also One-Player, Two-Player, dann können wir tatsächlich so ein bisschen Nintendo World Cup mäßig, auch das Menü erinnert mich irgendwie daran, ich weiß auch nicht, es hat zwar da gar nichts damit zu tun, aber weiß ich nicht, nein, dann kann man tatsächlich auswählen, auf welchem Untergrund man spielen möchte. Hier gibt es leider nur 3 zur Auswahl, es gibt einmal, ich sag mal, so ein Erduntergrund, ne, der nennt sich einfach nur Ground. Dann haben wir eine Eisfläche und eine Grasfläche. Und ja, also wer es langsam haben möchte, der spielt auf Gras. Und wer es sehr, sehr schnell haben möchte, der spielt auf Eis, wobei sich Eis und Ground nicht so wirklich unterscheiden. Also bisschen vielleicht eben dadurch, dass die Figuren ja an einer Stange hängen, die Figuren werden sich jetzt nicht großartig schneller bewegen, aber der Ball halt, ne? Der Ball ist dann einfach ein bisschen schneller auf Eis. Richtig, ja. Ja, aber das ist ja ganz, zumindest ganz nett, dass man das auswählen kann. Es gibt auch grafisch dann einen Unterschied. Also das Eis ist natürlich weiß, fast weiß. Komplett und bei Gras, da hat man eben so kleine Pünktchen noch, ne, richtig, so abwechselnd. Ja. Also es ist ganz nett. Ja, und als drittes haben wir dann noch die Set-Anzahl, beziehungsweise die Anzahl der Spiele, die man spielen möchte. Da hat man die Auswahl zwischen einem Spiel, 3 und 5. Und wenn man das ausgewählt hat, dann kann man eben noch den Schwierigkeitsgrad des Computers einstellen. Ne? Also da kann man zwischen A und A, B und C wählen und C ist natürlich dann sag ich mal der härteste Gegner, den man sich da vorstellen kann. CT ist dann Champions League, ja? Ja, genau. Ja. Genau. Um hier mal wieder den Bogen zum Fußball zu spannen. Genau, spannen, C ist genau. Dann Champions League. Nein, natürlich nicht. So, schon mal, auf jeden Fall schon mal ein paar nette Einstellungen, die man machen kann, ne? Das finde ich zumindest, also wie gesagt, da hat man schon mal Auswahl zwischen drei Belägen, man kann auswählen, ein Spiel, 3 oder 5 oder und auch den Schwierigkeitsgrad gegen den Computer einstellen, also hier hat man schon mal, wenn man das jetzt zum ersten Mal spielt oder sehr lange nicht mehr gespielt hat, dann hat man hier auf jeden Fall die Möglichkeit, ganz gut ein paar Sachen mal ein bisschen langsam anzufangen und sich dann zu steigern. Also da ist der Wiederspielwert, wenn man denn das Spiel am Ende mag, ne? Das ist dann auch noch so die Sache, hat man da ein bisschen was einzustellen, ein bisschen was auszuprobieren, also das ist schon ganz okay. Da, mehr kann man da auch bei dem Spiel jetzt nicht erwarten. Nicht wirklich, ne? Also, ich wüsste es auch nicht, welchen zusätzlichen Modus man dem Spiel jetzt hätte noch weiter spendieren können. Ich meine, gut, klar, es muss auch irgendwie grafisch darstellbar sein. Man hat jetzt Spieler mit dunklen Trikots und Spieler mit hellen Trikots beispielsweise. Also da hätte man auch nicht mehr viel machen können. Also ja, nein. Ist in Ordnung. Ja. Nein, das ist schon okay. Und was man dann jetzt im Auswahlmenü nicht vornehmen kann, was dann aber gesetzt ist, man kann, das Spiel dauert eben 5x1 Minute. Also warum 5x1 Minute und warum sage ich nicht 5 Minuten? Weil es tatsächlich angezeigt wird. Die Uhr fängt bei 60 Sekunden an, läuft dann runter und wenn die 60 Sekunden vorbei sind, dann sieht man unter der Zeitanzeige noch eine Mini-Anzeige mit 5 einzelnen Punkten und immer wenn eine Minute abgelaufen ist, verschwindet einer dieser 5 Punkte. Das heißt, wir spielen 5x1 Minute tatsächlich. Das ist hier noch so ganz interessant zu wissen. Warum das jetzt so ist, ich weiß es nicht. Also, vielleicht war... Ich weiß es nicht. Ist das vielleicht programmiertechnisch irgendwie einfacher gewesen, oder? Das ist eine gute Frage, aber hätte es natürlich auch 4 Minuten spielen können. Ne? Oder 6, ja. Aber warum gerade 5? Diese ungerade 5? Also 5x... Mhm. Ja, 5x1 Minute, ne? So, gut, werden wir wohl nicht mehr rauskriegen, aber so ist es nun mal, ne? Ja, gut, wenn wir schon bei der Anzeige sind, dann gehen wir auch mal direkt aufs Spielfeld. Wie gesagt vorhin, wir sehen das Spielfeld von oben, aus einer ganz geraden Vogelperspektive. Und die, je nachdem, wo der Ball ist, geht die Kamera mal mit. Das ist übrigens sehr schön. Wie ich finde, dass man verliert den Ball auf keinen Fall aus dem Fokus. Ne? Also ich habe auch so das Gefühl, der Ball ist fast immer in der Mitte von der Kamera. Ne? Also oder nicht in der Mitte, aber die Kamera ist da wirklich sehr sehr sehr sehr schnell dabei. Also das Scrolling ist echt super, auch flüssig. Mhm. Ich habe da keine Lags oder so gesehen. Also da sind ja jetzt auch nicht die aufwendigen Mega-Sprites zu sehen. Und dadurch, dass die Kamera eben scrollt, sind auch immer weniger, sind immer nur eine bestimmte Anzahl von Sprites auf dem aktuellen Bildschirm zu sehen. Da muss man aber sagen, ne? Die zu sehen sind, die sind meistens ja auch in Aktion. Und da ist mir auf dem Gameboy aufgefallen, doch teilweise ein starkes Flackern. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber so ging es mir. Also... Eigentlich nicht. Also wenn dann nur, wenn die Reihe versucht oder wenn man versucht zu schießen, aber das liegt dann daran, dass der Spieler sich dann bewegt, dann flackert das kurz, aber ja. Ja. Puh. Tja. Ja. Also ja. Das war auch auf andere Spieler bezogen, nicht nur auf den, der gerade den Ball hat. Ah, doch, ich weiß, was du meinst. Ich weiß. Stopp, ich weiß, was du meinst. Okay. Ich weiß, was du meinst. Ich hab's hier parallel nochmal an. Du hast vollkommen recht. Auf der Doch, du hast und das flackert nicht zu wenig, gell? Nee, es, genau, an manchen, genau, je nachdem, ich guck gerade, für die Zuhörer, ich hab das Spiel parallel natürlich an. Tatsächlich, ich nenn's mal, zufällig. Welches Bein oder welche Seite eines Spielers gerade flackert. Das meistens immer dann auf der rechten Seite, habe ich jetzt gerade festgestellt, dass es eher auf der rechten Seite der Fall ist. Aber stimmt, da flackert es ein bisschen. Ja, interessant. Aber gut, das ist so ist das eben. Flacker. Ja. Ja, also ne, wenn man das, wenn das Spiel dann beginnt, der Ball wird, wie man es dann aber tatsächlich vom Kicker kennt, in der Mitte eingeworfen, vom Computer automatisch. Das kann man also nicht steuern, wann der eingeworfen wird. Da muss man sich einfach drauf verlassen. Man kann auch nicht, das ist so ein bisschen schade, man kann nicht, wenn das Spiel anfängt und der Ball noch nicht eingeworfen ist, kann man auch nicht Pause drücken. Also man kann erst in dem Moment Pause drücken, wenn der Ball eingeworfen wurde. Was ja wurscht ist, aber ne, manchmal hat man es ja so, ach Moment, ich will doch nochmal irgendwie mich anders setzen oder so. Und dann muss man trotzdem warten, bis der Ball schon eingeworfen ist. Und wenn der Ball einmal eingeworfen ist, kann man ihn auch schon direkt verloren haben. Das ist bei dem Spiel dann so. Dann Da ist dann so ein, das ist ein bisschen schade, aber mein Gott, ne? Das ist aber bei ganz vielen Spielen so, dass, wenn das in irgendeinem automatischen Ablauf gerade ist, das Spiel, dann kann man eben nicht Pause drücken und man muss warten, bis es erst angefangen hat, ne? Ja, und dann, dann haben wir auf der rechten Seite des Spielfelds, was ist da noch zu sehen, Vrampi? Also, neben dem Spielfeld sozusagen, was ist in der Anzeige noch alles zu sehen, außer der Zeitanzeige? Das ist einmal die ganz oben die Zeit, die also noch verbleibend ist. Ich denke mal, darunter ist halt diese Spielminuten. Genau. Dann der Punktestand, W für weiß und B steht für black, schwarz. Da halt wie viele Tore halt sind. Dann die Kraft mit der Poweranzeige. Genau, da kommen wir jetzt zu. Genau, da gibt es noch eine Power-Anzeige. Wofür ist die genau da? Ich denke mal für die Stärke des Schusses. Genau so ist es. Wenn man nämlich, wie wir vorhin erwähnt haben, den Ball gestoppt hat, dann aktiviert sich diese sogenannte Power-Catch-Anzeige, wie heißt sie? Ich denke mal, sie soll so heißen. Also gefangen und dann soll der Schuss abgegeben werden. Ne? Und dann, wie gesagt, die aktiviert sich, sobald man den Ball hat und man den Knopf gedrückt hält. Und dann läuft die eben hoch. Und je höher die geht, desto stärker ist der Schuss. Die Poweranzeige läuft maximal 4-mal durch und dann wird der Ball automatisch wieder freigegeben. Das muss man wissen. Also man kann den nicht unendlich halten, ne? Sondern der wird dann automatisch freigegeben und dann geht das Spiel weiter. Also dadurch, dass das Spiel schon auf so einem kleinen Feld ist und ziemlich schnell ist, wird es dadurch eigentlich obwohl das so ein kurzer Moment ist, wo man eben den Ball hat, geht's doch wieder hektisch zu, ne? Habe ich so das Gefühl. Also sobald ich den Ball habe, denke ich so, jetzt habe ich gerade mal den Ball, okay, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe. Na, nee, eigentlich nicht, weil wenn jetzt nicht. Das heißt, du wirst da schon unter Druck gesetzt, dass du weißt, nach viermal und dann wird er freigegeben, der Ball. Aber was ich mir überlegt habe, den Einfluss auf diese Schussintensität, also diese Leiste, die sich hoch und runter bewegt, das gibt's doch in so vielen Spielen. Aber meinst du, mir wäre ein Titel eingefallen? Wo? Doch. Ich weiß das. Doch, ja, ganz, ich weiß, ganz viele. Es gibt viele, ja, aber. Ja, soll ich dir mal einen ganz tollen Titel nennen? Side Pocket. Okay. Das Spiel, was wir heute noch besprechen. Zum Beispiel. Ja. Okay. Golf. Oder Golf, genau. Bowling, World Bowling. Richtig. Ja, also da gibt es sehr, sehr viele Spiele. Ich muss, glaube ich, öfter Sportspiele spielen. Ja. Oder Boxen. Aber genau. Aber die Anzeige gibt es tatsächlich oft bei Sportspielen. Ne? Macht natürlich auch Sinn, weil man halt sonst die Schusskraft wenig bestimmen kann. Also ne, wie man es macht. Aber tatsächlich bei Side Pocket ist das gleich auch ein Thema. Da haben wir im Grunde dieselbe Mechanik. Ne? Ja. Nur ein bisschen mehr Zeit. Also ja, so schießt man eben, wenn man den Ball dann hat, ne, durch diese Power-Anzeige. Da muss man eben möglichst versuchen, schnell mal ein Tor zu machen, bevor es der Gegner macht. Interessant ist noch, die Tore selbst sind auch gegenüber eines Kickers, sage ich mal, sehr, ja, sehr groß. Also die gehen ja nicht über die ganze Breite des Feldes, aber ja, das ist schon ein großes Tor, sage ich mal, ne? Da ist nur noch so links und rechts so ein kleiner Bereich, der nicht Tor ist von der ganzen Seite. Ansonsten ist das Tor recht groß. Und was hier interessant ist, ist dann eben noch der Torwart, der gegenüber den anderen Spieler eben noch eine andere Spielmechanik hat. Also der Torwart, der kann den Ball, beziehungsweise der Torwart, der kann nicht schießen in dem Sinne, weil der sich eben nicht bewegen kann nach vorne. Der kann sich nur nach links und rechts bewegen, hat dafür aber den Vorteil, er kann sich nach links auf die Seite schmeißen. Das heißt, er kann tatsächlich, wenn es gut getimt ist und man weiß, wo der Ball hinkommt, er kann tatsächlich jeden Ball, der aufs Tor kommt, halten. Also es gibt nicht irgendwie die Möglichkeit, dass der Ball so durchflutschen kann, sage ich mal. Ne? Das ist nicht möglich, dass der noch irgendwie an der Seite so ein Mini-Bisschen gibt, wo der Torwart nicht hinkommt. Also der kann sich komplett auf die Seite legen und den Ball halten. Aber das ist auch der einzige Vorteil, den er hat. Ne? Also der kann eben den Ball nicht stoppen oder schießen. Dadurch wird das Spiel auch nochmal hektischer. Ne? Also der Ball kann auch den Ball, der Torwart kann den Ball nicht halten, nicht bei sich behalten. Ne? Das ist dann, dadurch wird das eben ein mega schnelles Spiel. und dann noch auf der Eisgrundlage, ja. Joa, ja, also fast nicht mehr zu beherrschen. Also, ja, nee, also ich denke auch, wenn man das Spiel oft spielt, gerne spielt und da einfach was für übrig hat und auch dieses Timing zwischen den Ball jetzt bei sich behalten und zu stoppen und dann zu schießen, wenn man das gut beherrscht, dann kann das auch wirklich ein Spiel sein, was Spaß macht, sag ich mal, ne? Also was so richtig Spaß macht. Vor allem zu zweit. Klar. Also zu zweit, glaube ich, macht das dann Spaß, wenn auch die beiden Kontrahenten ähnlich gleichen, Spielstärke haben. Ne? Also ich glaube, wenn einer das so richtig gut kann, dann macht das Spiel wenig Spaß für den anderen. Das gilt aber, glaube ich, für jedes Spiel. Ich weiß. Fünf Mark in die Phrasenkasse. Also das gilt eigentlich für jedes Spiel, ich weiß. Aber, nee, aber ich... Das ist halt echt so ein Spiel... es gibt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Beat'em'ups spielst, wenn du dagegen einen richtig guten spielst, da kannst du aber auch mal Glück haben, wenn du Button-Smashing machst. Ne? Hier nützt dir Button-Smashing wenig. Nicht wirklich. Ne? Also da kann man einen Querschläger an die Bande ein Tor erzielen, ja. Aber das ist dann mehr dem Glück geschuldet. Das wird schon schwierig. Ja, das ist dann sehr unkontrolliert, sage ich mal. Ne? Also was übrigens geht, das haben wir noch gar nicht erwähnt, genau, man kann auch über die Bande ein Tor erzielen, klar. Das geht. Man kann auch Eigentore schießen, wenn auch, beziehungsweise man kann es aber im Grunde nicht wirklich absichtlich machen, weil man, wie gesagt, nur nach vorne schießen kann. Man kann aber, wenn der Ball deinen eigenen Spieler zuletzt berührt, gilt es halt als Tor. Ne? Das kann immer passieren, ja. Das ist nicht ausgeschlossen. Ja. Oder wenn der Ball ganz langsam rollt und man den mit der Seite vielleicht schießt, trifft und dann an die Bande vom gegenüberliegenden Tor wieder zurückprallt und dann ins eigene Tor oder sowas. Ne? Das geht natürlich. Ganz selten. Kommt aber völlig selten vor, unbeabsichtigte Zufälle. Also das ist klar, dass das möglich ist. Aber das gilt. Was mir bei dem Torwart aufgefallen ist, und da kann man einen Bogen ziehen zu einer anderen Tischfußballart, nämlich Tipkick. Da ist es nämlich auch möglich, dass du den Torwart über zwei Knöpfe links und rechts eben zur Seite fallen lassen kannst. Der steht also auch nicht starr, ja, da, stimmt, sondern du kannst ihn auch bewegen. Das ist übrigens in der Turnierszene, stimmt, nicht verbreitet. Da hast du wirklich einen Torwart, der dann an der festen Stange montiert ist. Der ist nicht kippbar. Aber ja, diese Standard-Tipkick-Spiele, die du so im Laden zu kaufen bekommst, da ist halt dann ein Kunststoff-Torwart dabei, der halt hinten diese Option hat, ja, nochmal zur Seite fallen zu lassen. Genau. Ja, stimmt. Wobei hier ja die Mechanik noch mal ein bisschen anders ist. Hier kannst du ja den Spieler selbst nach links und rechts bewegen. Also wirklich den aufrecht stehenden, ja, Spieler nach links und rechts bewegen. Und wenn er am Ende sozusagen des Schlitzes am Boden ist, dann kann er eben noch mal, ja, nach links, ja, fallen, ne? Oder nach rechts. Das ist eben hier ja, noch interessant zu wissen. Ja, ansonsten viel mehr gibt es nicht zu sagen. Das Spielfeld hat, ich nenne es mal, abgerundete Ecken so ein bisschen, ne? Also ansonsten, was man noch erwähnen könnte, ist, wenn ein Match dauert ja 5 Minuten, also 5-mal diese eine Minute. Mhm. Und wenn zu dem Zeitpunkt kein Sieger feststeht, geht's ins Elfmeterschießen. Mhm. Ja, genau. Ins Penalty-Schießen. Und spätestens. Und wie läuft das ab? Jedes Team bekommt 5 Schüsse. Und dann wird halt gezählt, ja. Also die müssen dann auch drin sein und das Team, das halt eben einen Schuss mehr schafft als das andere, geht dann als Gewinner hervor. Also dieses ganz klassische Elfmeterschießen-Prinzip. Ja, ja. Wobei, da ist es tatsächlich, hat man es dann grafisch auch so gelöst, dass man dass derjenige, der schießt, tatsächlich diese 2 Stürmer nicht an der Stange, aber bewegen kann, um dann zu schießen. Das ist ganz nett. Also das finde ich auch gut. Das ist ja das Feature im Grunde, was bei Nintendo World Cup so ein bisschen, ja, fehlt, ne? Ne, so ein Penalty-Schießen wäre dann noch geil gewesen. Das ist hier ganz gut gelöst. Ja. Ja, gut, Nintendo World Cup, da hatten wir übrigens gestern auf der Börse in Mannheim auch drüber diskutiert, an einem anderen Stand, an einem Verkaufsstand. Und ja, ich sag mal, dafür hast du jetzt bei Magnetic Soccer nicht diese Faulerei im Endeffekt. Ja? Nee, nein, also, naja, also klar, von dem, was auf dem Platz abgehen kann, ist das natürlich begrenzt, hier sehr, sehr begrenzt. Ne? Und Es gibt keine Spezialschüsse, ja, es gibt keine Power-Ups, keine Fouls, keine, ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja eigentlich, außer der Power-Anzeige, Einfluss, wo man hat, so ein bisschen, ja, Einfluss hat auf das Spiel und dieses Stoppen des Balls, das echt schwer ist, wie ich finde. Das ist richtig. Also ich hab das mal an einem freien Tag mal wirklich so, also schon sehr lange mal hintereinander probiert, immer nur dieses Stoppen. Und es ist, also da hätte man den Radius, in dem der Ball, sag ich mal, angezogen wird, an den Spielern ein bisschen vergrößern können. Also ja, das muss man echt, ja, schon gut, ja, gut abtimen. Also das ist nichts für schwache Nerven, sag ich mal. Ja, vor allem in der Gewissheit, ja, dass der Gegner ja diese Technik beherrscht. Das ist ja das Problem. Also man muss da schon irgendwie. Ja. Aber gut, ich sag mal, dafür haben wir neben dem Game-Modus auch den Trainingsmodus und da können wir auch was dazu sagen. Ja. Da hast du ja im Prinzip die Zeit, genau, um einfach dir so diesen Skill anzueignen. Ja. Genau, da haben wir dann Option 2 im ersten Auswahlmenü. Nach Game können wir dann auch Training auswählen, was man vielleicht aber auch zuerst machen sollte, bevor man das Spiel dann startet. Ja, im Training haben wir dann auch im Grunde die gleiche grafische Oberfläche wie beim normalen Spiel. Der Unterschied hier ist tatsächlich, dass man zwar aufs Tor schießen kann, aber man keine Gegner hat. Das ist das Erste. Also die kompletten Gegner sind nicht vorhanden, sodass man freie Schussbahn hat aufs Tor. Und der Ball kann nicht ins Tor. Das heißt, er prallt da genau wie an der Bande auch ab vom Tor. Was eben dafür da ist, dass man eben ganz schnell mit selber trainieren kann, dieses Ballstoppen, Schießen und so weiter. Sonst fängt ja immer das Spiel, wenn der Ball jedes Mal wieder eingeworfen werden müsste von der Mitte, das macht ja keinen Sinn im Training. Ne? Also, das was halt auch interessant ist, du kannst halt die Ballphysik genau beobachten, indem du halt im Trainingsmodus auch die verschiedenen Untergründe auswählst. Ja? Das ist ja, auch wichtig, genau. Dann zu lernen, wie sich ein Ball auf einem bestimmten Boden dann auch verhält. Und wie es nämlich dann aussieht, mit dem Ball zu stoppen, das ist nämlich gar nicht so leicht. Ja, gerade auf dem Eisboden, das ist, da ist man wohl eine Zeit lang beschäftigt, bis man das irgendwo beherrscht. Ja, das stimmt. Was noch spannend ist, sobald der Ball auf das Tor prallt, nenne ich es mal, da im Trainingsmodus, dann bewegt sich das Spielfeld so ein bisschen. Dann gibt es so einen kleinen Rütteleffekt. Das ist auch noch ganz nett. Richtig. Ja, aber das ansonsten ansonsten klar, man kann den Power also das Stoppen und den Power Schuss kann man da auch trainieren, also wie stark der ist und sowas, das geht. Die Zeitanzeige, die steht, bleibt einfach auf Null stehen, da passiert also nichts. Und viel mehr ist da jetzt auch nicht, ne? Aber es reicht ja auch, also ne, was soll man da noch groß einbauen? Also ich muss sagen, für ein 92er Gameboy-Spiel, für eins der ersten, ist es eigentlich eine tolle Sache, dass man dem halt auch so ein Tutorial, würde man heute sagen, oder so einen Trainingsmodus spendiert hat. Ganz cool, ganz cool. Ja. Und dann haben wir noch die dritte Option im ersten Auswahlmenü, und das ist die Option Watch. Ja, das ist ja sehr entspannend, muss man sagen. Das ist wirklich sehr entspannt. Und dann gibt es ja noch den dritten Modus, und das ist der Watch-Modus. Was gibt es denn da zu sehen? Das Ding könnte man erklären als Zuschauermodus. Man kann, wenn man da drauf geklickt hat, aussuchen, auf welchen Untergrund die spielen sollen und wie die auf welcher Spielstufe die Computerspieler sind. Also man schaut da nur zu. Man kann selber nicht eingreifen. Genauso ist es. Genau. Schwierigkeitsgrad. Auch sogar noch zusätzlich noch, wie viele Spiele gespielt werden sollen. Und dann kann man dem Computer tatsächlich zuschauen. Das macht wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man den Computer so einstellt, dass man Schwierigkeitsstufe A gegen Schwierigkeitsstufe C spielen lässt. Da sieht man dann vielleicht auch die Unterschiede, ne? Das ist vielleicht sogar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen trainiert hat. Und bevor man so das erste Spiel sich anguckt, dann kann man da vielleicht mal reingucken und schauen, okay, wie agiert der Computer in den verschiedenen Schwierigkeitsgraden, ne? Dafür könnte das noch ganz lustig sein. Ansonsten, das ist jetzt so ein nettes Zusatzding. Also das ist eine bessere Demo, sag ich mal, ne? Demo mit Auswahl, sag ich. So kann man sagen, ne? Weil das, so ist es. Weil tatsächlich, manchmal ist es ja so, dass wenn man den Startscreen nur anhat und eine ganz lange Zeit nichts drückt, dann kommen ja bei manchen Spielen so ein Demo-Screen, ne? Einfach so ein Testspiel oder so. Und das ist jetzt hier zum Beispiel nicht der Fall. Und dann haben sie im Grunde so diesen Watch-Modus noch eingeführt. Dieser Watch-Modus könnte natürlich auch so eine Art Motivationsmodus sein, ja? Dass man dazu guckt und sich denkt, also so gut, wie die Mannschaft spielt, so würde ich gern auch meine Mannschaft mal steuern können irgendwann. Ja, stimmt. Das war jetzt sehr optimistisch ausgedrückt. Naja, möchte ich auch stark bezweifeln. Ja. Das wird ja stark sein. Ja, Musik, da ist jetzt nichts Dolles, aber auch nicht schlimm. Es ist so ein bisschen so eine treibende Musik. Vor allem, wenn der Gegner in Angriff kommt, dann schaltet die Musik immer so ein bisschen kurz um. Auf so einen Angriffs. Ja. wie soll man es nennen, ja, so auf so eine kleine Angriffsmelodie oder so, ne? Also, ja, es ist okay. Also für das Spiel ist es okay. Ich wüsste auch nicht, was da groß für eine Musik kommen sollte. Also, ne? Ja. Das ist so ein bisschen schwierig also, immer. Abschalten muss man sie nicht. Also das Ganze erträglich. Ja, nee. Kann man auch nicht. Kann man auch nicht, außer leise drehen. Stimmt. Kann man tatsächlich nicht. Und ansonsten, ja, vielleicht zur Grafik der Spieler noch so ein bisschen was gesagt. Da ist tatsächlich so, dass dieser Spieler im Startscreen, der sieht halt so aus, wie man sich das vorstellt, auch sehr einfach gehalten. Der sieht tatsächlich aus wie so ein wie so ein starres Männchen, ne? Das ist schon so gewollt, das ist auch okay. Und auf dem Spielfeld sieht man die Spieler, das sind halt so, ja. Also man sieht, ja, so viel man sieht erkennt, man ja auch nicht im Prinzip von den Spielern. Durch die Vogelperspektive. Nee. Ja. Nur wenn man schießt, sieht man schon, okay, da sind Füße, das soll der Oberkörper sein, das sind die Arme und das ist der Kopf. Das sieht man schon. Richtig. Also insofern, aber das ist halt alles sehr symmetrisch natürlich. Ne? Zum Beispiel das den ist weißen komplett Spielern symmetrisch. Konnte man offensichtlich keine Haarpracht verpassen, weil ansonsten da eine Verwechslungsgefahr bestünde. Die sind also komplett weiß eingefärbt. Sieht so ein bisschen aus, als wenn die alle mit Glatze auflaufen würden, aber ja. Ja. Also jetzt, wo ich mir das genauer betrachte, weißt du, an was mich diese weißen Spieler so ein bisschen erinnern, vom Sprite her? An Ellen Ripley aus Alien 3. Das war ja auch so eine... Okay. So eine das war ja auch so eine Figur gewesen im Gameboy-Spiel, die... Du hast ja nichts erkannt, also überhaupt keine Details. Einfach nur einen weißen Kreis als Kopf, ja. Keine Haare natürlich. Und ja. irgendwie erinnert mich das gerade so ein bisschen an diesen Sprite. Ja, das einzige Nette ist noch, wenn ein Tor fällt, dann freuen sich die Spieler tatsächlich in so einer kleinen Animation. Dann sieht es so aus, als ob die sich... ja, als ob die sich auf den Boden legen und aber man weiß auch nicht, als ob sie sich jetzt um 90 Grad drehen, auf den Bauch, auf den Boden legen. Merkwürdig. Also ganz merkwürdig. Ja. Das muss man gesehen haben, ne? Also es sieht aus wie ein plattgefahrener Frosch, wenn man so will, ne? Und, zum Beispiel auch das, sehr das Verpackungsdesign. Also der Papp-OVP, also wenn man sich diesen Spieler da anguckt, mit dem weit aufgerissenen Mund und diesem einen Hasenzähnchen da irgendwie im Gesicht, ich weiß auch nicht. Ja. Also der Designer, der, ich weiß nicht, hätte wahrscheinlich nirgendwo anders einen ersten Preis mitverdient, aber ja, ganz witzig. Vor allem im Hintergrund ist dann auch, beziehungsweise wir haben dann ein, da ist dann noch so ein gelber Ball zu sehen und im Hintergrund ja ein Spielfeld, was tatsächlich so ein bisschen wie das Spielfeld dann auch aussieht, also natürlich ein bisschen in Farbe und grafisch aufpolierter, aber es ist, also es ist, ich muss ja sagen, wenn man das Spiel, wenn man irgendwie so Gameboy-Spiele durchgeht, irgendwo an einem Verkaufsstand, ne, und Magnetic Soccer taucht auf, man bleibt immer kurz stehen. Man bleibt immer kurz haken, weil man denkt, ah, was ist das, ne, weil das so ein ungewöhnliches Cover einfach hat. Und ja, das ist schon, aber schön ist es nicht. Also, das ist irgendwie. Ja, es ist auch nicht. Nicht schön. Ja, was heißt nicht schön? Also schön ist natürlich auch relativ, aber ja, es ist zweckmäßig, genau. Und das Magnetic Soccer, was oben steht, da ist das Soccer noch mit, also das O von dem Soccer hat noch einen Blitz drin, der von dem G, was von dem Magnetic, was oben drüber steht, so durch das O geht. Ja, das soll halt wahrscheinlich dieses Magnetische so ein bisschen darstellen. Ja. Was ja auch eigentlich der einzige Clou an dem Spiel ist. Sonst, sonst ist es ja nix, ne? Also, sonst passiert ja da nicht viel. Und ansonsten, ja, genau, wenn ein Tor gefallen ist, kann man vielleicht noch sagen, das ist jetzt auch zum Abschluss schon, wenn ein Tor gefallen ist, dann, dann wird kurz der Spielstand eingeblendet, ne? Mhm. Das haben wir noch vergessen. Ansonsten, und also er wird eingeblendet und man sieht ihn ja auch die ganze Zeit rechts, das was ja schick. Was natürlich auch super ist. Oh, ja. Aber das war's eigentlich schon zu Magnetic Soccer, ne? Der eine wird sagen, ach, das war's endlich. Schon und der andere wird sagen, oh Gott, das war's. Das wieder gezogen super. Hier. haben die sich jetzt wirklich über 60 Minuten über dieses Spiel unterhalten, ne? Ja, haben wir. Und wir werden es wieder tun. Immer vielleicht nicht wieder, um dieses immer Spiel, aber. Wieder. Ja. Naja. Ja. Schön. Genau. Demnächst vielleicht auch so ganz lustige Spiele haben wir vielleicht mal im Programm. Ne? So. Ja. Ja. Ohne auf Näheres eingehen zu wollen. Okay. Genau, ohne auf Näheres eingehen zu wollen. Da kommt fast. Da kommt vielleicht was. Da kommt was ganz Tolles für Freunde, die Bibi Blocksberg und die Wendy lesen, stimmt. Ja. So, mehr habe ich nicht gesagt. So. Was kommt denn? Ich weiß es nicht. Okay. Tja. Nee, stimmt, er weiß es nicht. Nee, du weißt es nicht. Da er weiß es ja noch gar nicht, gell? Du weißt es nicht. Ja. Nein, ja. Stimmt, er weiß es ja noch gar nicht. Und die Zuhörer wundern sich jetzt auch, was labern die zwei Idioten da? Aber. Die erzählen was gleich nach dem Podcast, Rampi. Alle anderen müssen sich halt noch etwas gedulden. Alle anderen müssen sich wahrscheinlich bis zum, ich würde fast sagen, bis zum nächsten Podcast nur, weil es wahrscheinlich im nächsten Podcast dann dabei sein wird. Da kommt mal was ganz Spannendes. Wenn wir zu diesem Podcast, wenn der veröffentlicht wird, eine Zuhörerin haben, die Kathi heißt zufällig, mit Vorname, dann wüsste die schon Bescheid. Die wüsste Bescheid. So, jetzt haben wir alle verwirrt. Dann wollen wir noch ein kleines Fazit von euch, weil wir haben noch gar nicht gesagt, ob wir das Spiel jetzt gut finden oder durchschnittlich oder wie auch immer. Deswegen noch so einen kleinen Abschlussbericht von jedem. Frampi, wie hat dir das Spiel gefallen? Ja, es ist halt Tischfußball für mich und nicht so berauschend, aber die Umsetzung ist halt gut gemacht. Eine faire Bewertung finde ich. Aber mir gefällt es halt nicht so ganz. Das haben wohl viele auch mit dem Spiel, denke ich mal. Alexander, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich würde sagen, das ist halt, also für mich ist es ein mittelmäßiger Spieletitel, ist nicht sehr schlecht, aber auch nicht besonders gut, muss ich sagen. Die Umsetzung finde ich klasse, vor allem weil das Spiel auch nicht langsam ist. Es ist sehr schnell, es ist also immer was los auf dem Platz. Es ist sehr eine rasante Spielweise, ist möglich. Was mir nur ein bisschen fehlt, das ist so eine Art Dauermotivation. Ja. Also ich habe auch jetzt nicht so die Zeit oder die Geduld, dass ich da wirklich Tage oder Wochen lang in dieses eine Spiel investieren könnte, um einfach auch besser zu werden in dem Spiel. Also da gibt es andere Titel, die ich dann in der Zeit wesentlich lieber spiele und da steht Magnetic Soccer leider eher auf einem der hinteren Plätze. Deswegen würde ich sagen, immer wenn es mal kurz oder schnell gehen muss, kann man es durchaus zu empfehlen und in den Gameboy dann auch reinwerfen. Aber um sich jetzt langfristig damit zu beschäftigen, weiß ich nicht. Also das ist dann doch nicht das richtige Spiel für mich, muss ich sagen. Also mir ging es ähnlich. Der Schwierigkeitsgrad, den Ball zu stoppen, finde ich einen Tick zu hoch. Das ist so ein bisschen frustrierend, sage ich mal. Ansonsten musiktechnisch, grafisch und auch Auswahlmenü-technisch finde ich das eigentlich ganz okay, das Spiel. Aber auch ist jetzt auch nichts für mich, was ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, okay, das spiele ich auf jeden Fall diesen Monat nochmal, ne? Also, das ist so ein. Vielleicht, ich glaube, ich würde es nochmal spielen, wenn ich es im Zweispieler-Modus mit jemandem nochmal probieren kann, der dann so auf einem ähnlichen Niveau ist oder so. Das könnte ganz lustig werden, denke ich mal, für eine kurze Zeit. Aber ansonsten ist das, es verschwindet so ein bisschen im Mittelmaß, ne? Man hört auch nie viel davon, weder auf der positiven noch auf der schlechten Seite bei Gameboy-Spielen. Mhm. Also das ist einfach so ein Titel, der ist da, das ist auch gut, dass er da ist, aber viel mehr ist da auch nicht. Also ja. Das war's dann tatsächlich. Zu Magnetic Soccer. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Spiel am heutigen Tage. Und zwar sage ich da nur Rack'n'Roll, wie es damals die Werbung von Side Pocket versprach. Und kommen wir zu Side Pocket. Wie Alexander schon eingangs erwähnt hat, ein Billardspiel. Pool-Billard, man weiß es nicht. Was ist es genau? Weiß das einer von euch? Ist es Pool, ist es Billard? Ich würde sagen, das ist normales Billard. Ja, okay. Nur, dass die Farben halt nicht so dargestellt werden. Ja. Woran das wohl liegen mag, mal überlegen. Am Schwarz-Weiß das Game so was, ja. Am grünen Ton meine ich. So was Blödes aber auch. Nein, okay. Billardspiel am Gameboy. Hier müssen wir mal sagen, der Alexander hat die beiden Spiele heute vorgeschlagen. Also alle Beschwerdebriefe an Alexander diesmal. Und wir stimmen uns ja aber ab und wir versuchen ja auch immer so eine gewisse Bandbreite ab. Ich wurde diesmal nicht gefragt. Nein, du wurdest nicht gefragt. Das ist vollkommen richtig. Nur so als Nebeninfo. Ja. Nein, wir wollten auch einfach mal ein paar Spiele aus der Richtung mal machen, ne? Also das ist jetzt, ob's jetzt beides Sportspiele sind, kann man jetzt drüber streiten, aber Billard ist hier auf jeden Fall mal was anderes, ne? Einfach auch. Die viele sehen es vielleicht häufig oder haben es auch und spielen es selten und da wollen wir jetzt mal so dem Ganzen ein bisschen auf den Grund gehen, lohnt es sich zu spielen und wenn ich spiele, was kriege ich denn da überhaupt geboten? Ne? Was kriege ich denn geboten, Alexander, wenn ich den Gameboy einschalte? Also wenn man bedenkt, dass Side Pocket ja ganze 2 Jahre älter ist als Magnetic Soccer, hat es doch auch eine ganze Menge zu bieten, muss ich sagen. Also jetzt nicht nur zum Beispiel ein Einspielermodus oder ein Zweispielermodus, sondern das Spiel selbst besteht auch nochmal aus 2 Modi. Da haben wir zum einen den 9 oder 9 Ball Modi und den Pocket Modus. Da gibt es also schon mal im Spiel selbst Unterschiede. Ja, dieser 9- oder 9-Ball-Modus würde ich fast behaupten, ist im Singleplayer-Spiel und auch nur im Singleplayer-Spiel so eine Art Übungsmodus, um in das Spiel so ein bisschen reinzukommen. Ja? Also Ziel ist es vielleicht mal ganz grob gesagt, man hat halt 9 Kugeln, die in aufsteigender Reihenfolge eingelocht werden müssen, ohne dass man dabei einen Foul begeht. Dabei hat man eine unlimitierte Anzahl an Zügen zur Verfügung. Ein Foul wäre zum Beispiel, wenn man die weiße Kugel versenkt, das ist also ein Fehler, oder eben nicht erst die niedrigste Kugel auf dem Spielfeld trifft oder eben gar keine Kugel trifft. Und im Zweispielermodus allerdings spielen die Fouls dann doch wieder eine Rolle. Die Rolle, die halt im Einspielermodus fehlt. Ja. Ja. Genau, dann genau im Zweispielermodus, wenn man halt einen Foul gemacht hat, ist der andere dran. Ja, das geht halt auch um Strafpunkte, die man möglichst vermeidet, wenn man halt sich im Zweispielermodus dann befindet. Genau. Vor allem halt auch muss man halt verhindern, dass dem Gegner ein sogenannter Free Ball zur Verfügung gestellt wird. Der kann nämlich dann diese Kugel, die er anstößt, frei auf dem Spielfeld positionieren. Und das ist natürlich auch schon ein taktischer Vorteil. Mhm. Ganz klar. Da ist sie, genau. Da ist das übrigens so, theoretisch, habe ich mir mal überlegt, könnte man, wenn man jetzt keine zwei Gamers und zweimal das Spiel hat, könnte man durch diesen Nine-Ball-Modus im Einspieler-Modus trotzdem zu zweit spielen. Dann halt abwechseln. Richtig. Ne? Das geht in dem Falle sogar. Dann muss man zwar den Gameboy hin und her geben, ne? Mhm. Das wäre tatsächlich dann möglich mit einem Spiel. Also wer da wirklich drauf steht, sage ich mal, und nur ein Spiel hat, ne, und jemandem zusammenspielen will, was jetzt ganz selten vorkommen wird wahrscheinlich. Ja. Aber mein Gott, aber es gibt die Möglichkeit, ne? Und das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Ne? Was mir auch aufgefallen ist bei diesem Zweispieler-Modus, der ist ja im Spiel selbst hinterlegt, aber grau hinterlegt und wird ja erst dann aktiv, wenn man tatsächlich ein Dialogkabel angeschlossen hat. Ja. Und das hat mich wiederum erinnert, wenn ich einen Bogen ziehe zu Hayankyo Alien. Da war es doch genauso, dass der Zweispieler-Modus erst dann aufgetaucht ist oder zur Verfügung stand, wenn man ein Dialogkabel eingestöpselt hat. Stimmt, ja. Dann kommt so ein kleiner extra Menüpunkt. Richtig, ja. Ne? Aber auch nur dann. Und dann, ja. Genau. Mhm. Genau, das ist richtig. Ja, bevor wir da jetzt so kurz in die Menüs so gehen, vielleicht mal kurz über die, wo das Spiel herkommt. Wo tauchte denn das Spiel so als erstes auf, Vampi, in der Videospielgeschichte? Ja, der Ursprung ist ein Arcade-Automat aus dem Jahre 1986. Mhm. Und in den 80ern war ja so ein bisschen Trickshots so am Aufkommen und es gab da im Ausland oder ich glaube auch hier in Deutschland für Billard den Begriff Pocket, Tasche. Und deswegen haben sie auch halt das Spiel so genannt. Mhm, genau. Und bei der Gameboy-Version sticht aber erstmal was ganz anderes ins Auge. Wenn man sich das Modul anguckt, da steht Zeitpocket drauf. Mhm. Schaltet man den Gameboy ein, steht da Zeit vs. Pocket. Ja. Also, wie heißt das Spiel denn jetzt richtig? Das ist eine gute Frage, ne? Also, klar, da steht Zeit vs. Pocket, ne? Oder Zeit Pocket vs. vielleicht. Das soll wahrscheinlich darauf hinweisen, dass es einen Zweispieler-Modus gibt, aber tja. Also, sehr merkwürdig. Also, eine Erklärung habe ich da jetzt eigentlich auch nicht wirklich, ne? Also am Ende heißt das Spiel tatsächlich wahrscheinlich Side Pocket, ne? Weil es eben so auf der Verpackung steht, aber das. Und was auch noch erwähnenswert ist, dass das ein Spiel von Data East ist. Mhm. Data East ist eigentlich heutzutage mehr bekannt für Bullet Hell Shooter. Mhm. Auch interessant ist die Verbindung nochmal zu der Arcade-Zeit, und zwar die japanische Verpackung von Side Pocket unterscheidet sich mal wieder deutlich von der europäischen oder von der amerikanischen. Auf der europäischen und amerikanischen sieht man halt ich nenne es mal so einfach 5 Billardkugeln, ne, und einen netten Schriftzug, und ja, das war's eigentlich, ne? Also im Grunde 5 fotorealistische Billardkugeln, nenne ich es mal, oder einigermaßen realistische Billardkugeln. Genau, da ist das da so drüber, und viel mehr ist es dann nicht, aber auf der die japanische Verpackung, die zeigt tatsächlich eine etwas abgewandelte Version von einem Flyer, der 1986 zu dem Arcade-Automaten erschienen ist. Also um so ein bisschen Werbung zu machen für den Arcade-Automaten, gab es natürlich Flyer, und da wurde tatsächlich sowohl vom Zeichenstil, also das ist so eine Art, ich nenne es mal realistischer, erwachsener Comic-Stil, ne? Ja, nicht Comics hier, aber das ist so ein typischer 80er Jahre, ja, so gezeichnete Werbungsstil. Mhm. Das muss man einfach sehen, ja. Das kann man schlecht beschreiben. Und da hat man für die Gameboy Version hat man da die ja dann auch tatsächlich nur im Abstand von 4 Jahren rauskam, also da war jetzt noch nicht so eine riesen Zeit vergangen, da konnte man den gleichen Stil noch nehmen und da hat man das Cover sehr stark an diesen alten Flyer angelehnt und im Grunde eine ein bisschen actionreichere Version gemacht. Also auf dem Original Flyer sieht man einen wie soll man das sagen, man sieht einen Billardspieler mit einer Fliege, mit einer roten Fliege, einem blau-lila Sakko und der lehnt sich halt über den Tisch und schießt halt die weiße Kugel, ne? Und dann ist da dann sind da so ein paar, ja, ich nenne mal so Geschwindigkeit, also ja, so Speedlines, ne, Geschwindigkeitslinien, ne? Und im Hintergrund sieht man noch so ein paar Kös hängen und komischerweise auch ein Billardtisch noch mal an der Wand hängen, also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber das ist einfach so, ja. Den sehe ich aber gerade nicht auf dem original japanischen Cover. Nee, ich rede jetzt gerade vom Flyer, deswegen, von dem alten 86er Flyer, ne, da steht eben noch der Schriftzug drauf, Side Pocket, The Excited Billiard Game und, da hat man auf der Gameboy-Verpackung hat man das den Stil so auf jeden Fall so ein bisschen nachgeahmt. Man hat auch im Hintergrund, da ist noch eine Palme zu sehen, die ist jetzt hier auf der Gameboy-Verpackung auch zu sehen. Hier hat man noch ein paar Menschen in den Hintergrund und eine Bar gemacht und die ganze Zeichnung auf dem Gameboy-Cover ist so ein bisschen dynamischer. Also derjenige, der die weiße Kugel schießt, steht hier weiter links am Rand und schießt die Kugel sozusagen so nach rechts unten. Also da entsteht ein bisschen mehr Dynamik einfach auf dem Bild. Und da hat man das so ein bisschen angelehnt, was ich eigentlich ganz schön finde, wenn man das denn weiß. Ja. Wenn man das denn weiß. Die Frage ist natürlich jetzt, die ich mir gestellt habe, vergleicht man unmittelbar das Cover der amerikanischen und der europäischen Version mit der japanischen Version. Welches dieser beiden Cover würde denn, sag ich mal, Kinder am ehesten ansprechen? Ich würde behaupten, keines von beiden. Erwachsene Richtig. Würden sich wahrscheinlich eher durch die, könnte ich mir vorstellen, durch die japanische Grafik angesprochen fühlen, ja, weil nämlich die US- oder EU-Grafik auf der OVP zu Side Pocket doch etwas zu, ich weiß nicht, vielleicht etwas zu unlebendig wirkt. Ja. Aber jeder weiß Bescheid, wenn er Billardkugeln sieht. Richtig, ja. Man weiß Bescheid. Also ja. Also ich weiß nicht, ob dieser Stil, der ist zwar dieser Stil, den man sieht, dieser Zeichenstil ist, ich nenne es mal doch ein bisschen japanisch angehaucht, ne? Das sieht man schon. Also wenn man, ich will jetzt nicht sagen, das geht so in die Manga-Richtung, das wäre, obwohl es ist richtig, weil, ne, Manga heißt ja eigentlich nur Comic, also lebendiges Bild, ne? Aber in dem Falle nicht so das, was man sich allgemeindeutsche so unter Manga vorstellt. Mhm. So sieht es natürlich nicht aus, aber schon wie so erwachsenere Manga-Comics, aber ein bisschen amerikanisch ist da doch drin, ne? Ja, auf alle Fälle, ja. Mhm. Einfach so von der Zeit her, ne? Also jetzt, das, ich glaube nicht, dass der amerikanische oder der europäische Billardspieler sich von dem japanischen eher angezogen fühlt, glaube ich nicht. Ich glaube, da muss ich Frampi auch recht geben. Ich glaube eher, wenn der Deutsche sieht Billardkugeln, dann weiß der, ich kriege hier ein Billardspiel, ne? Ja. Also was ich eigentlich hinaus wollte, ich war noch nicht ganz fertig gewesen, und zwar, ich hatte seinerzeit, also als Kind oder Jugendlichen, keinen anderen Mitschüler oder Freund gekannt, der tatsächlich Side Pocket besessen hat, ja. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass das Cover, sag ich mal, nicht unbedingt animiert das Spiel irgendwie zu erwerben. Aus Sicht eines, eines Kindes oder eines Jugendlichen, würde ich mal vorsichtig behaupten. Vielleicht ist das der Situation geschuldet, dass du, sag ich mal, Side Pocket, also Billard, auch normalerweise in Bars oder in Bistros oder Spielhallen antriffst, ja, und weniger so in dem allgemeinen öffentlichen Raum irgendwo, ja, wo halt eben auch Kinder Zugang oder Zutritt hätten. Doch, ja. Findest du. Geh doch mal in ein Jugendzentrum rein oder so, da ist überall ein Billardtisch. Okay. Killer-Argument. Ja, Killer-Argument. Oder Jugendherbergen oder so. Stimmt, Killer-Argument. Das stimmt. Okay, das stimmt. Jugendzentrum. Ja. Was aber in dem, was aber in der Diskussion aber auch ganz interessant ist, dass es eben so ein früher Titel ist, November 1990, ne? Das heißt, das ist auch eines der, ne, der ersten Spiele, so die rauskommen für den Gameboy oder kamen, dass man tatsächlich dann so einen Titel dabei hat. Ne? Ich meine, klar, er lässt sich programmiertechnisch relativ gut umsetzen. Mhm. Ne? Also da gehen wir vielleicht gleich noch kurz drauf ein, wie das da so abläuft im Spiel. Finde ich trotzdem verwunderlich, weil es eben nicht wirklich so Kinder anspricht, ne? Also wirklich so Kinder, ne? Mhm. Jetzt vielleicht so Erwachsene im Alter von oder Jugendliche vielleicht, ne, wenn sich einer für Billard interessiert oder so, ne? Aber ich sag mal so, es gab dann ja auch so, es gab ja auch andere Titel dann später, zum Beispiel Championship Pool oder sowas. Da finde ich das Cover jetzt schon ansprechender irgendwie, ne? Da ist dann noch so ein Köhl zu sehen und sowas alles. Aber gut, vielleicht mal in der späteren Folge kommen wir dann noch zu den anderen. Aber es ist zumindest nicht das einzige Spiel, was in Billard- oder Pool-Richtung geht, ne? Ja. Gut, dann gehen wir doch mal so ein bisschen auf das Grafische vielleicht ein, weil das ist ja dann doch etwas spezieller, wenn man hier jetzt zum Beispiel ein ganz normales 9-Ball-Spiel anmacht. Alexander, vielleicht du diesmal, was haben wir da außer dem Billardtisch, was gibt's da zu sehen und wie funktioniert die Spielmechanik? Mhm. Also der komplette Bildschirm ist aufgeteilt in mehrere Felder. Das wirkt aber nie unübersichtlich, habe ich festgestellt. Es beginnt oben links ein Feld, da wird die weiße Kugel dargestellt, beziehungsweise auch auf der weißen Kugel den Punkt, den der Kö in dem Moment irgendwie anvisiert. Man kann ja eine Kugel unterschiedlich auch anspielen, direkt zentral in die Mitte oder eben oberhalb der Kugel oder unterhalb. Das kommt halt immer ein bisschen drauf an, was man gerade auf dem Billardtisch für eine Konstellation vorfindet. Und manchmal ist man auch gezwungen, eine Kugel eben besonders anzuspielen, um halt eine andere Kugel zu treffen oder halt einen bestimmten Winkel zu generieren. So, dann haben wir oben rechts ein Feld. Da werden, ich sag mal, aus dieser Billardszene typische Termini dargestellt, zum Beispiel Break Shot oder Save, Crazy Shot. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, ganz unterschiedliche Schüsse abzugeben und die werden halt dann quittiert mit in der Regel immer mit so einem Schlagwort, das mit einem Ausrufezeichen endet. Foul oder No Good oder Nice Shot, Fancy, Fancy Trick Shot, Bravo Shot. Also da gibt es eine ganze Menge Fachbegriffe aus dem Billardsport und das bekommt man dann oben rechts in das Feld, bekommt man das schön angezeigt. Aber nicht nur Befehle, zum Beispiel, wenn man dann halt in diesen Nine-Ball-Modus verlässt und in den Side-Pocket-Modus wechselt und dann es ja in Richtung Meisterschaften geht, da kommen wir später drauf zu sprechen, da bekommst du halt zum Beispiel die Punkte angezeigt, die dir noch fehlen bis zum nächsten Champ-Status, ja. Also im Prinzip ist es so ein Informationsfeld, kann man fast sagen. Ja. Ja, unter diesen beiden Feldern und noch vor dem Billardtisch ist und René, du hattest recht gehabt natürlich. Da ist dann deine Leiste, die du, wo du dann einfach die Anstoß oder die, ja genau, die Stoßkraft des Kös dann auch beeinflussen kannst. Ja, und genau. Die horizontal diesmal angeordnet ist und auch die Stärke dann in einer bewegenden Animation anzeigt. Man muss halt zum richtigen Zeitpunkt oder zum passenden Zeitpunkt muss man dann bestätigen und dann wird der Schuss entweder etwas stärker ausgeführt oder etwas schwächer. Muss man halt genau einkalkulieren. Das sieht man ja anhand der Situation, wie die Kugeln liegen, ob man es etwas fester stößt oder nicht. Ja, genau, wie gesagt, das ist dieselbe Animation wie bei Golf oder World Bowling oder eben wie bei Magnetic Soccer, ne? Dass da eben so ein Ball in so einer Röhre im Grunde immer hin und her wandert und zur richtigen Zeit muss man eben drücken. Wobei hier natürlich die Schwierigkeit ist, erstens, selbst wenn man sozusagen auf die Idee kommt, immer sozusagen ein paar Sekunden runterzuzählen, bis man drückt, sodass man weiß, okay, ich bin jetzt hier genau an der richtigen Stelle oder so, ne? Und drücke dann, oder immer wenn der Ball so hinten ist oder sowas, man trifft aber wahrscheinlich nie exakt die gleiche Position, weil eben es gibt keine Anzeige, ne? Irgendwie so Stärke so und so oder so, ne? Das nur so dazu, ne? Ja, und dann gibt's eben nur noch, oder was heißt nur noch, dann das Wichtigste eben noch, den Tisch, ne? Den sehen wir komplett von oben. Richtig. Genau, da ist dann zu Beginn des Spiels, sehen wir halt die neuen Kugeln aufgebaut und müssen erstmal eben anstoßen, ne? Genau, wenn wir angestoßen haben, dann oder beziehungsweise sogar bevor wir angestoßen haben, können wir noch mit der B-Taste können wir noch einblenden, welche Nummer welche Kugel hat. Mhm. Das heißt, wir sehen eigentlich immer nur schwarze und weiße Kugeln und logischerweise der Einfachheit halber, ne? Und wenn wir aber auf die B-Taste drücken, dann sehen wir eben statt der Kugeln Zahlen und dann wissen wir eben, in welcher Reihenfolge wir die Kugeln versenken müssen. Genau. Und das kann man fast, wenn man noch nicht die Kugel angestoßen hat, dann kann man das eigentlich jederzeit ein- und ausblenden mit der B-Taste. Wir können mit der Starttaste können wir zwischendurch immer gucken, welche Kugeln denn als nächstes versenkt werden soll. Also das wird angezeigt. Das heißt, man hat im Grunde zwei Möglichkeiten. Wobei es ergibt sich natürlich daraus, welche Kugeln noch am Feld sind. Aber das ist ganz nett. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, ne? Um das sozusagen herauszufinden, welche Kugel als nächstes versenkt werden muss. Das ist halt eine Spielhilfe im Prinzip. Genau. So, und dann, Alexander, erklär mal, wie stößt man denn die weiße Kugel an? Wie funktioniert das? Ja, also man betätigt die A-Taste, dann bewegt sich automatisch oben dann die Leiste oder diese Kugel in der Leiste für die Schussintensität. Ja, aber bevor du das machst, was muss man dann noch machen? Beziehungsweise, Wie kann man wie stellt man sozusagen den Winkel ein auf wie die weiße Kugel auf eine andere Kugel trifft? So, das machst du ja über das Steuerkreuz. Genau. Und was verändert sich da? Du bekommst eine Hilfslinie angezeigt. Und im Laufe des Spieles es ist auch eine weitere Spielhilfe. Das kennt man ja von anderen Umsetzungen bei Billard, dass da eine Linie blinkt von der weißen Kugel ausgehend und im Prinzip simuliert, wie der Ball oder wie die Kugel sich auf dem Spielfeld bewegt, wenn du sie so anspielen würdest. Im Prinzip kriegst du die Laufbahn der Kugel halt vorberechnet. Und kannst dich dann an dieser Hilfslinie, sage ich mal, orientieren und die natürlich dann entsprechend dann auch zu deinem Vorteil nutzen, ne, in dem Fall. Genau, genau. Und das macht man, wie du eben schon gesagt hast, mit dem Steuerkreuz. Genau. Und da der ein oder andere wird dann so auf die Hürde treffen, oh, an irgendeiner Stelle geht es nicht weiter oder sowas. Mit dem Steuerkreuz oder, ne, dann manchmal muss man auch einfach, je nachdem, wo die Ausrichtung von dieser Hilfe gerade ist, muss man mal das Steuerkreuz nach links, nach rechts, nach oben oder unten drücken. Das manchmal hat die eine Taste oder haben zwei Tasten die gleiche Richtung. Manchmal geht es nach links und rechts und in der Regel, so habe ich es zumindest jetzt empfunden, wenn man eine Taste drückt, geht die maximal das stimmt auch nicht, sehe ich gerade. Ich habe das hier parallel auf. Also je nachdem, wo die Kugel liegt, kann man mit der einen Taste nur um 45 Grad diese Hilfslinie bewegen und dann muss man irgendwie nach unten drücken oder sowas. Also solltet ihr irgendwie mal an den Punkt kommen, wo die Hilfslinie nicht über einen bestimmten Punkt hinaus kann, dann einfach mal eine andere Taste drücken. Richtig. In der Regel geht es dann doch über den Punkt hinaus. Das hat mir am Anfang so ein bisschen Kopfschmerzen zerbreitet. Genau, es hat mir zerbreitet. Nein, es hat mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, weil ich dachte, okay, wie soll ich denn jetzt die Kugel da treffen? Das wird ja nix und aus dem Winkel. Oder einfach mal komplett in die andere Richtung gehen und da es dann versuchen. Dann kann es auch mal gehen. Ne? Das kommt dann immer auf die Position an. Ja, genau. Und wenn, sobald man dann eben den richtigen Winkel hat, dann genau, beginnt das eben mit der Geschwindigkeits- oder mit der Stoßstärke, nenne ich es mal. Ne? So kann man es, glaube ich, am besten benennen. Dass dann dieser Slider sich hin und her bewegt. Dann drückt man nochmal auf die B-Taste und dann wird die Kugel eben angestoßen. Und wie gesagt, im Singleplayer-Modus von 9 Ball geht es halt wirklich um nichts. Das kann man einfach als Tutorial dann eben, kann man da ein bisschen üben. Das finde ich auch sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Dass man nicht direkt die Meisterschaft ausspielen muss, sondern vorher halt eben doch noch die Möglichkeit hat, da ein bisschen an seinen Billardfähigkeiten zu feilen. Genau, das Spiel ist auch tatsächlich erst zu Ende hier bei dem 9-Ball-Modus, wenn man alle versenkt hat. Egal wie viele Fouls, wie viel mal man die weiße Kugel versenkt. Das Spiel oder die Runde ist wirklich erst zu Ende, wenn man alle versenkt hat. Also es ist ganz deutlich zu erkennen, dass der 9-Ball-Modus einen eigentlich vorbereiten möchte auf den Pocket-Modus. Also ohne den 9-Ball-Modus zu beherrschen, würde ich sagen, Pocket-Modus wird schwierig. Ja, das stimmt. Genau. So, und wie geht's dann im Pocket-Modus weiter? Ja. Oder was ist dein Unterschied? Da geht's natürlich dann ums Eingemachte, weil unser Held in dem Spiel, den wir verkörpern, der ist Teilnehmer einer Meisterschaft. Die Meisterschaft beginnt bei der Club-Meisterschaft. Da muss er sich erst einmal qualifizieren, beziehungsweise dann die auch gewinnen, um dann in die nächst höhere Instanz zu kommen. Das wäre dann die Stadtmeisterschaft. Danach folgt die Landesmeisterschaft und am Ende steht halt die Weltmeisterschaft. Und abhängig ist das davon, von einer gewissen Anzahl an Punkten, die man im Pocket-Modus dann sich erspielt. Da geht es allerdings ums Eingemachte, das heißt, da hat man nicht wie im 9-Ball-Modus dann unendlich Schüsse zur Verfügung, sondern das ist dann hart kalkuliert. Ja, stimmt. Da hat man im Grunde, man kann sagen, 10 Stöße von Anfang an zur Verfügung und wobei das die 10 Stöße angezeigt werden als 5 Bälle. Das muss man wissen. Und wenn man ein Foul zum Beispiel macht, bekommt man einen halben Ball abgezogen. Dann wird diese Anzeige eben statt der Kugel, die man gerade sieht, wird die so ein bisschen kleiner. Dann weiß man, okay, man hat einen Foul gemacht oder sowas. Oder wenn man die weiße Kugel versenkt, dann bekommt man eine komplette Kugel abgezogen. Also das da, und da hat man eben insgesamt nur 5 Kugeln sichtbar, also ich nenne es mal einfach jetzt 5 Leben, ja. Ist zwar falsch in dem Sinne, weil man bekommt nicht ein Leben abgezogen, immer wenn man was falsch gemacht hat, aber man hat im Grunde, man startet mit 5 Leben und man kann durch zwischendurch, wenn man eine bestimmte Tasche anvisiert, wo zum Beispiel ein Stern auftaucht. Ja. Das ist eben so eine Besonderheit hier in dem Spiel. Es können in einer der Taschen mal ein Stern auftauchen. Und wenn man dann in diese Tasche trifft, dann kann man zum Beispiel 2 extra Leben, und hier ist es tatsächlich 2 up, ne? Was dann einfach heißt, 2 mehr sozusagen, ne? Also dann hat man eben 2 Schüsse, Kugeln, mehr zur Verfügung, ne, als also vorher. Das ist ganz nett. Eine Logik würde bedeuten, 2 up sind 4 Schüsse. Genau, 4 Schüsse. Oder eben, ne, ich darf zum Beispiel 2-mal mehr die weiße Kugel versenken. Zum Beispiel, je nachdem, wie man es sieht. Ne? Das, genau, also da ist tatsächlich das Regelwerk am Werk. Das Schöne ist auch, dass das Spiel, das bestraft ja nicht nur, sondern es belohnt ja auch, wenn man besonders gut im Spiel selbst ist und dann eben halt auch das empfohlene Loch mit dem Sternchen dann auch die Tasche dann halt eben auch trifft. Ja? Was man natürlich auch anstreben sollte. Weil das Spiel wird ja nicht einfacher von Championship zu Championship, sondern es wird ja immer komplizierter. Und man sollte schon gucken, dass man auch diese Bonusschüsse, die man da erwirtschaften kann, dass man die dann auch mitnimmt. Ja, und was auch so ein bisschen, was auch, da wird es auch wieder herausfordernd, nämlich wenn man zum Beispiel die Clubmeisterschaft geschafft hat, dann zieht man aber mit der Anzahl von Leben oder Stößen in die nächste Klasse, die man am Ende des Spiels hatte. Das heißt, man kriegt nicht wieder 5 neue und dann ab in die nächste Meisterschaft. Nein, man hat nur so viele, wie man da übrig hatte. Das heißt, wenn man bei den Clubmasters schon mies war, und dann aufsteigt, dann ist man ganz schnell wieder in der Kreisklasse. Richtig, Freund. Das geht ganz schnell. Das, beziehungsweise wird da nicht viel weiterkommen, ne? Weil da bekommt man nichts dazu. Man kriegt ja nichts geschenkt, um es präzise zu sagen. Ne? Ja. Das ist dann gut. Und was, und da sind wir wieder bei so kleinen Nettigkeiten bei so einem Spiel. Und zwar, wenn man ein Spiel verliert, was passiert denn, wenn man ein Spiel verliert? Also du meinst, wenn man Game Over geht in dem Spiel? Ja, gut, ja. Dann bekommt man natürlich eine ziemlich lustige Sequenz irgendwie präsentiert, in der unser Spieler von, ich gehe mal davon aus, das wird seine Frau sein, irgendwie angemeckert wird, gell? Also nicht nur angemeckert, angeschrien. Okay. Ja. Also das sieht schon echt nach Schreien aus. Ja. Das ist halt wirklich so eine, ich nenne es mal so eine 2-Bild-Animation von der Frau, die einen dann anschreit. Und das sieht wirklich witzig aus. Also das allein wegen der Sequenz bitte einmal Side Pocket spielen, auch wenn ihr es nicht mögt, und verlieren. Das lohnt sich. Da gibt es aber auch noch eine zweite Sequenz, wenn man ein Spiel gewinnt. Ja. Wie sieht die aus? Also im umgekehrten Fall ist es so, wenn wir eine Meisterschaft gewinnen, sagen wir mal die Clubmeisterschaft, das ist richtig lustig, muss ich sagen. Da passiert nämlich genau das Gegenteil. Also unser Spieler lacht bis über beide Ohren. Dann kommt seine Frau, kommt zu ihm gelaufen und ruft: "Oh, Hustler." Ich habe nochmal geguckt, okay. Übersetzung: "Oh, Gauner." Ja. Okay. Ja, ist auch ganz witzig. Ja, ja. Aber die Frau ist echt die Frau klasse. Ist klasse. Also, das ist witzig. Vor allem, das kam so überraschend, weil ich dachte erst, okay, das ist hier so ein, ist halt so ein Billardspiel, ne? Aber, und dann kommt da so eine kleine Animation. Ich muss auch voll lachen, also, ich hätte da nie mit gerechnet. Nee. Echt klasse. Richtig cool, ja. Ja. Ja, und ja, das ist eigentlich auch so zum Spielprinzip, ne? Also viel mehr gibt es da auch gar nicht groß zu sagen. Ja. Ne? Man muss halt wirklich aufpassen, dass man die Kugeln trifft. Es gilt natürlich auch die Regel, die üblichen Regeln. Das heißt, wenn man die Kugel, die man als nächstes treffen sollte, zumindest trifft oder ne, dann ist man safe. Und wenn man halt eine trifft, die man gar nicht treffen sollte, dann hat man eben einen Foul, ne? Dann ist das eben nicht so doll. Oder wenn man halt die Weiße versenkt, dann ist ganz schlecht, ne? Dann, vielleicht noch was zur Punktwertung. Also während der Punktwertung kann man sich auch nochmal wertvolle Schüsse, Extraschüsse dazu verdienen. Da gibt es nämlich eines, im einen Fall pocketed in a row, was so viel bedeutet wie einlochen in Folge. Und die Number-Sequenz, also einlochen in der richtigen Reihenfolge und zwar aufsteigend. Also wenn man sich da auch dran hält, dann bringt das wertvolle Bonuspunkte und die werden am Ende verrechnet. Ja. Und wie gesagt, da kann man wertvolle Bonusschüsse verdienen. Ja, genau. Und wenn man es, wenn man zum Beispiel bei der Clubmeisterschaft den Tisch abgeräumt hat, aber noch nicht genügend Punkte hatte. Ich hatte zum Beispiel mal, man braucht 3000, und um dann aufzusteigen. Und ich hatte zum Beispiel 2700. Dann hat man noch die Möglichkeit, nach dem Spiel in so eine Art Bonusrunde, nenne ich es mal, einen Trickshot zu machen, nenne ich es, würde ich es jetzt mal behaupten, ne? Dann kann man also, ich glaube, wenn man über mehrere Banden einlocht, kann man mehr Punkte erreichen, als wenn man nur versenkt, soweit ich das gesehen habe. Und interessant dabei ist, dass wirklich nur eine Kugel und die Weiße natürlich auf dem Tisch liegen und dass 5 der 6 Löcher zu sind. Das sieht dann aus wie so ein zugeklebtes Pflaster, lustigerweise. Oder mit Holz zugemauert, ne? Oder so. Und dann kann man tatsächlich nur in ein Loch treffen und man kann das dann eben trickshot-artig versuchen, da reinzumachen, um dann eben die Punkte zu erreichen, die einem dann noch fehlen, wenn es denn so knapp war. Ne? Und dann kann man halt aufsteigen. Da habe ich es dann tatsächlich auch geschafft, eine Runde aufzusteigen. Ja. ist schon nett. Wampi, wie findest du denn Side Pocket? Fällt das für dich auch so in die Kategorie Sportspiele oder ist es dann doch eher noch so ja, weiß ich nicht, eher noch sowas, was du eher spielen würdest, als jetzt so ein Fußballspiel oder sowas. Also Side Pocket spiele ich zwischendurch mal, wenn ich es mal wieder sehe oder in Hände kriege, ganz gerne. Ah, okay. Aber als Sportspiel im klassischen Sinne ordne ich das jetzt nicht ein, aber Billard ist halt Sport. Ja, klar. Nee, ich meinte auch eher so im Sportspiel in deinem Sinne, ne, du bist ja nicht so der Fußballfan zum Beispiel. Nee. Deswegen frage ich da. Aber interessant zu wissen. Also ich habe es schon öfters gespielt, sagen wir es mal so rum. Ja, also es ist so ein gutes Mittel, gutes Mittelfeldspiel, ne? Sagen wir mal so, von der Bewertung her. Auf alle Fälle, ne? Vielleicht sogar ein bisschen drüber, aber da ist das, glaube ich, wirklich die Sichtweise. Ne? Mag man es nicht. Ja, man muss Billardspieler halt mögen oder Billard. Ja. Was die meisten ja vielleicht nicht mögen. Für die ist das Spiel nichts. Für die, die es mögen, ist es halt gutes. Vor allem, hat auch sehr viel mit, ich will nicht Konzentration sagen, aber doch schon mit ein bisschen Finesse, ne, in welchem Winkel. Strategie. Genau, ein bisschen strategisch muss man da vorgehen, in welchem Winkel, in welcher Stärke muss ich da jetzt stoßen, wie halt auch beim richtigen Billard. Mit der Zeit kriegt man das auch raus wie stark man da jeweils stoßen muss. Das funktioniert auch, wie ich finde, relativ präzise. Ja, ja. Ne? Absolut. Also, und was schön ist, wenn man jetzt, also die Ballphysik finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Manchmal ist die Kugel, rollt sie, sage ich mal, ein bisschen zu langsam aus bei den etwas schwächeren Stößen. Da denkt man so, oh, das hätte jetzt ein bisschen stärker sein sollen, dachte ich, ne, so am Anfang. Aber wenn man zum Beispiel an einer Tasche die Kante trifft und wenn der dann noch abprallt und trotzdem noch ins Loch geht, ne, dann titscht er auch manchmal so hin und her in der Tasche noch kurz vorher, so von Bande zu Bande an der Tasche. Also das sieht eigentlich schon alles ganz, ganz nett aus. Und verzeiht auch manchmal, wenn man es nicht exakt getroffen hat. Ne? Also wie beim richtigen Billard. Ne? Also wenn man vielleicht die Tasche wirklich anvisiert hat und dann aber nur die Ecke getroffen hat und der Ball geht trotzdem rein, das geht hier also tatsächlich auch. Das kommt auch mal vor. Also da ist das dann schon ganz gut. Ja, und auch wenn man, weiß ich nicht, mehrere Kugeln mit einem Stoß trifft, ne? Also die bewegen sich dann auch so, wie man es erwartet. Realistisch einfach, kann man nicht anders sagen. Nee. Ja. Schönes Spiel. Das ist dann schon ganz gut. Wer hat denn von euch so lange gespielt, dass er tatsächlich Weltmeister geworden ist? Nein, tatsächlich, da habe ich es dann nicht geschafft. Ich glaube, ja, Stadtmeisterschaft, weiter bin ich dann in dem Fall nicht gekommen. Nee, ist bei mir nicht anders, aber was ich hinaus möchte, also diese zwei lustigen Animationen, die wir angesprochen haben, da gibt es noch eine weitere, und zwar ganz zum Schluss des Spiels, beim Ending. Also alle, die jetzt ernsthaft versuchen, das Spiel durchzuspielen, sage ich mal vorsichtshalber Spoiler-Alarm, die schalten am besten jetzt mal kurz ab oder drehen den Ton runter. Ist nämlich so, es ist so witzig, ich musste so lachen. Also, wenn du Weltmeister wirst, stehst du mit deiner Frau in einem Billardraum und wirst halt da von ihr regelmäßig geküsst. Da fliegen so kleine animierte Herzchen, fliegen über dir nach oben. Und im Hintergrund des Raumes steht hinter einem Tresen ein Mann, der die beiden beobachtet. Und auf dem Tresen steht eine Tasse Kaffee, aus der so Wasserdampf oder einfach die Wärme soll das wohl darstellen, dann aufsteigt. Ja. Und an der Decke dreht sich ein Ventilator und dann geht plötzlich hinter dem Tresen geht eine Tür auf und da kommt eine Servicekraft rausspaziert. Und zwar steckt die in ein Bunny-Kostüm und hat ein Tablett, so ein Serviettablett in der Hand und läuft halt durch den Raum. Und unser Spieler, der klotzt ihr halt hinterher und läuft ihr dann auch hinterher. Und seine Frau wird eifersüchtig und wirft ihm dann irgendeinen Gegenstand an den Kopf und stoppt ihn halt so. Ja? Das ist geil. Das ist richtig lustig, muss ich sagen. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht und nicht extra für den Podcast einfallen lassen, ja. Also das ist wirklich so in dem Spiel drin. Also total witzig. Klasse. Ja. Das ist echt super. Ja. Ja. Das ist echt super. Ja, wie gesagt, also fazittechnisch, ich bin nicht warm geworden mehr mit dem Spiel. Was heißt nicht mehr warm genommen? Wir hatten den Podcast ja mal für vor langer Zeit geplant, diese Folge. Das heißt, ich habe vor langer Zeit das schon mal intensiver gespielt und jetzt noch mal für die aktuelle Aufnahme noch mal so ein bisschen. Und bei beiden Malen hat es mich nicht wirklich gefesselt. Wo ich sagte, okay, das ist jetzt so was ich jetzt regelmäßig spielen würde. Ich glaube, ich werde mich noch mal versuchen an der Weltmeisterschaft. Allein Allein um das Ending, was wir für die, die jetzt weitergespult haben, jetzt nicht nochmal erwähnen werden. Dafür lohnt es sich, glaube ich, nochmal die Weltmeisterschaft zu versuchen. Aber ich glaube dann, so der Wiederspielwert, vielleicht irgendwann mal bestimmt nochmal. Aber es ist nicht so meins. Ne? Das ist nicht so meins. Also das ist genau wie tatsächlich auch wie so Golf oder World Bowling, also im Grunde tatsächlich überall, wo diese Mechanik drin vorkommt, mit Geschwindigkeit abtesten und so, oder auch Baseball, ne, das ist alles so zu wenig selber Action, ne? Das ist, man muss halt viel zugucken und hoffen, dass es alles richtig war. Und aber mein Gott, solche Spiele muss es auch geben. Und ist auch gut, dass es gibt. Und für diejenigen, die es jetzt heute spielen wollen und sich jetzt und jetzt vielleicht das Spiel jetzt nicht holen wollen oder nur noch neuere Konsolen haben, das Spiel ist wirklich auf allen möglichen Virtual-Konsolen-Regionen rausgekommen. Ne? Also das Amerika, USA, ich glaube sogar Australien, auf jeder Virtual-Konsole ist das rausgekommen. Also da kann man das auch spielen. Oder natürlich auch, es gibt natürlich auch eine Super NES-Version von Side Pocket. Mega 3, gibt ganz viele verschiedene Systeme ist das rausgekommen. Genau. Da hat man natürlich auch ein bisschen grafisch ein bisschen mehr geboten bekommen. Und musiktechnisch vielleicht noch zum Abschluss. Man kann halt zwischen zwei Hintergrundmusiken, so bezeichnet ist das Spiel tatsächlich auch selber, im Menü wählen. Ja. Die dudeln so vor sich hin. Man muss sie nicht abschalten. Man kann sie aber in dem Spiel abschalten. Da gibt es ja die Option off. Also möglich wäre das. Genau. Praktisch. Genau, man kann, entweder Hintergrundmusik 1, Hintergrundmusik 2 oder off. Genau. Und aber da ist jetzt auch nichts, was man sich, was jetzt im Gedächtnis bleibt oder was man mitdudeln kann oder so, ne? Also das läuft so vor sich hin, das ist okay. Man muss jetzt auch nicht laut stellen, aber es nervt jetzt auch nicht, ne? Das ist okay. Es sind halt beides heute so Spiele. Ja. Kann man spielen, muss man aber nicht unbedingt. Kann man spielen, muss man nicht spielen, ja. Das eine ist ein bisschen mehr wert, nochmal zu spielen. Oder das eine reißt mich mehr vom Hocker als zum Beispiel den Rampi und andersrum auch. Habe ich so heute das Gefühl. Ne? Aber ich stell dir mal vor, da hat man hat so als junger Bub damals irgendwie zu Weihnachten Magnetic Soccer geschenkt bekommen und ein Freund eben dasselbe Spiel, ja, und die haben ganz andere Erfahrungen gesammelt. Die haben vielleicht zusammen über das Dialogkabel im Zweispieler-Modus gespielt und sind jetzt richtig begeistert, dass wir das Spiel im Podcast gebracht haben. Kann ja auch sein, ne? Ja, natürlich. Nein, es gibt bestimmt auch Leute, die das Spiel sehr gut beherrschen, auch einfach, was dieses Stoppen, Schießen und dieses Taktische angeht, dann macht das bestimmt auch richtig Bock und zu zweit kann ich mir das dann auch noch, macht das meistens nochmal doppelt Spaß, ne? Kann ich mir schon vorstellen. Also wenn jetzt einer von unseren Zuhörern das Spiel früher wirklich geliebt hat oder heute auch noch liebt, einfach mal schreiben an dmg89talk@gmail.com und schreibt uns unsere Erfahrungen oder nehmt einfach kurze Tonspur auf, kurzen Sound einfach ins Handy oder so, ist egal. Wir kriegen das schon irgendwie reingeschnitten. Und dann freuen wir uns im nächsten Podcast eure Erfahrungen zu dem Spiel zu hören und vielleicht mit den anderen Zuhörern dann auch zu teilen. Das ist natürlich auch immer schön. Das waren die Spiele heute. Side Pocket und Magnetic Soccer. Ja. Was für eine Auswahl mal. Und die ganzen Börsen. In die Börsen. Ja, und die ganzen Börsen, genau. Genau. Bisschen Eigenwerbung muss ja auch mal sein. Gehört dazu. Genau. Genau so ist es. Gehört dazu. Wie immer an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis auf Alexanders Blog, dmgpage.com. Da findet ihr alles rund um den Gameboy, auch in dem Falle auch nicht nur um den Classic, sondern auch um alle anderen Gameboy-Varianten, ne? Soweit ich das sehe. Ja, vorwiegend ist es der Classic, ja. Also Gameboy Advance wirst du da nicht finden. Den Color musst du lange suchen. Musst du suchen, ja. Ja, genau. Wenn meistens, okay, ja, vorwiegend Classic, meistens ist es dann, wenn irgendwas, eine Werbung oder so mal, ne? Die, da ist dann auch mal irgendwas mit dem Color oder so. Das kommt vor, ja. Genau. Ja. Sonst würde es ja, ja, komm. Seien wir mal nicht päpstlicher als der Papst, ja. Nein, genau. Ja. Nein. Es ist für jeden was dabei, jeder wird fündig und. Genau. Ja. Genau. Da findet ihr auch immer die aktuellsten Informationen über Börsen, Chiptune Music und so weiter. Also wer da Interesse hat. Dieses Jahr noch, am 11. November, findet in Nürnberg das Chip Hits the Fan Festival statt. Wie jedes Jahr. Das ist ein großes Chiptune Festival, das mittags bereits beginnt mit einem theoretischen wie auch praktischen Teil. Das ist ein Workshop. Im letzten Jahr wurde da Little Sound DJ als Musikprogrammier-Software vorgestellt. Dieses Mal ist es Nanoloop, das ist ein alternatives Programm. Ja, und dann später am Abend geht es dann los mit der richtigen Party. Das sind dann international besetzte Chiptuner am Werk und ist jeder herzlich eingeladen. Das ist eine coole Sache. Ja. Wird es natürlich danach auch wieder einen Bericht auf meinem Blog geben, ist ganz klar. Sehr gut. Da also immer wieder mal drauf gucken. Alexanders Seite ist auch über Facebook bist du auch zu erreichen. Richtig. Twitter, ne? Die üblichen Social-Media-Plattformen werden da bedient von mir. Dann zum Schluss natürlich noch unseren Link-Tipp, denn Alexanders Blog gilt nicht mehr als Link-Tipp. Nein, ab und zu gilt er nochmal als Link-Tipp, aber mittlerweile etabliert. Gell? Da haben, genau, das haben wir immer noch. Und da haben wir heute die Webseite handheldlegend.com. Eigentlich ein Shop, wo ihr Gameboy-Mods kaufen könnt. Die haben aber dort eine ganz interessante Unterseite, und zwar den Gameboy-Builder. Dort könnt ihr per Dropdown-Menüs verschiedene Farben, verschiedene Buttons, D-Pads, Backlights und so weiter euch zusammenklicken. Und dann seht ihr eben, wie der Gameboy dann aussehen würde. Kann man dann in der Regel da natürlich kaufen, muss man aber nicht. Gibt ja verschiedene Shops, die die ganzen farbigen Zubehörsachen anbieten für den Classic Gameboy. Aber das ist eben eine nette Sache, wo man dann einfach schon mal vorher sieht, okay, passen die Farben zusammen oder nicht. Und gefällt mir das dann auch. Ja, wenn euch das interessiert, schaut da einfach mal vorbei. Und tja, das war's dann auch schon für heute. Endlich mal wieder ein Podcast nach so langer Zeit. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Und ja, zum Schluss wollen wir uns dann noch bei allen bedanken, die unseren Podcast auch während unserer Auszeit weiterhin gehört oder neu auf unseren Podcast gestoßen sind. Wir sehen das ja an den Downloadzahlen, also da passiert doch eine ganze, oder da ist eine ganze Menge passiert in diesem Jahr. Da möchten wir uns nochmal bei allen Zuhörern bedanken und verabschieden wir uns für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Von Retrobörsen als Beispiel. Da sind wir also regelmäßig dann auch mit dem eigenen Stand vor Ort, immer in wechselnden Beziehungen. Stopp. Den Satz, nein, den Satz, das bleibt drin. Nein, nee, den Satz muss das ich nochmal. Das bleibt drin. Den muss ich nochmal. Nein, ich weiß. Schneid es raus. Schneid es raus. Nein, in wechselnden Konstellationen wollte ich sagen. In wechselnden Konstellationen wollte ich sagen, genau. Also ich spreche den Satz nochmal ein, ja. Ja. Okay. In welchem Genre? Shooter. In welchem Shooter. Genre? Ganz deutlich Shooter. Also, das wiederholen wir nochmal. In welchem Genre bewegt sich das Spiel? Ja, also ganz deutlich ein Jump'n'Shoot. Da geht es eben darum, ja, es erscheinen auf dem Bildschirm ja, verschiedene, ich nenne es mal Münzen, ne? Mhm. Die haben Werte 5, 10, 50 und 100. Mhm. Und dann gibt es noch so zwei Spezialmünzen oder ja. Und man muss halt versuchen, entweder in Zweierpaaren die Münzen aufeinander zu schießen. Also man ist unten eine kleine Figur und muss die Münzen einsammeln und dann ja wieder zurückschießen, damit die eine nee, das machen wir nochmal. Das hat ja kein Mensch verstanden. Nee, das bleibt drin. Nee. Das habe ich ja nicht mal verstanden. Ich dachte, ich spiele recht über ein anderes Spiel.